Hallo und herzlich willkommen am heutigen Sonntag hier bei uns, dem Explorers Pack, wie gewohnt, zu einer weiteren Runde Call of Cthulhu. Wir haben immer noch August, das heißt, es ist immer noch Cthulhu-Monat. Das ist heute der zweite Teil von insgesamt vier. Ja, ich denke, wir haben alle Bock. Ich will gar nicht zu viele Worte verlieren. Deshalb haben wir noch irgendwelche Announcements, die gemacht werden müssen. Ja. Oh verdammt, ich habe vergessen, ein Probeexemplar rauszuholen. Also. Ich bin so professionell. Ja, ich überbrücke das kurz mit einer professionellen Anmoderation. Zum Cthulhu-Monat verlosen wir unter unseren Zuschauern jede Woche einmal das wunderschöne physische Heft Sinking City, Death May Die. Ja. Genau, großes Danke an dieser Stelle einmal kurz an Big Ben, die das möglich gemacht haben und uns und euch damit erfreuen. Bitte schreiben Sie in den Chat. Was sollen Sie denn? Ich will sinken. Ich will sinken. Again. Ja. Again. Wer, nein, ich erkläre es nochmal. Unter allen Chat-Teilnehmern, die in den Chat Ich will sinken schreiben, verlosen wir am Ende der Sendung dieses wunderschöne, tatsächlich ziemlich cool gestaltete PNP in der Cthulhu-Welt. Ja. Versandkostenfrei. Was? Ja, so sind wir. Nee, echt? Toll, ne? Hol ich mal lieber schnell mein Handy aus und draußen schreibe in den Chat. Wir wissen, dass du das bist. Du musst eh keine Versandkosten. Dann muss ich mir eben noch einen anderen. Ansonsten gibt es keine weiteren Ankündigungen für die nächsten Wochen. Es läuft weiter. Wir machen unseren Cthulhu-Monat weiter. Heute ist der zweite Teil. Und in den nächsten beiden Wochen werden wir den dritten und vierten Teil spielen. Von einem großartigen Abenteuer, das der Linus sich ausgedacht hat. Yay. Ach, du guter Linus. Also gut. Ja, dann wollen wir gar keine Zeit verlieren. Und direkt reinstarten. Schon sagt. Also gut. Der Tod ist eines der letzten großen Mysterien, das der Menschheit noch geblieben ist. Während der Wert einer Antwort für die meisten Personen einfach zu erkennen ist, braucht es einen etwas raffinierteren Geist, um den einer guten Frage zu sehen. In einem Zeitalter, in dem das Wissen der Menschheit mittels weniger Klicks verfügbar ist und selbst die entlegensten Orte der Welt nur ein paar Stunden entfernt sind, ist es nur eine Frage der Zeit, bis sich auch die letzten unserer Fragen klären werden. Doch ist es wirklich erstrebenswert? Was, wenn die scheinbar unlösbare Frage ein Schutzschild ist gegen das, was dahinter liegt? Was, wenn die Beantwortung eben jener Frage die Tore öffnet zu einer Wahrheit, die wir nicht verkraften können? Die, die obgleich dieser Befürchtungen entschlossen nach vorne treten und die Fackel der Erleuchtung tragen, sind eben jene, die uns bereits in früheren Zeiten aus dem Dunkel der Barbarei geführt haben. Ob wir nun vom Mittelalter oder noch deutlich früheren Zeiten sprechen, in jedem Fall kam dieser Fortschritt nie ohne einen Preis. Dieser wurde oftmals von der Person selbst gezahlt, die größten Denker ihrer Zeit wurden oft verspottet, verhöhnt oder sogar gejagt und nur die wenigsten von ihnen wurde das hohe Ansehen und der Status zuteil, den sie vielleicht verdient hatten. Doch warum? In anderen Fällen, besonders im langsamen Fortschritt der modernen Medizin, wurde er von den freiwilligen und unfreiwilligen Testsubjekten, an denen der Erfolg von neuen Mitteln und Techniken erprobt wurde, gezahlt. Nichtsdestotrotz hat ein gewillter Teil der Bevölkerung die Fackeln hoch und die meisten sonnen sich im Licht des Fortschritts. Entgegen der populären Meinung sorgt das Entzünden von Feuer jedoch nicht immer für Schutz vor der Wildnis. Säugetiere, die in vielen Fällen mit einer ähnlichen Neugier wie der unsrigen gesegnet sind zum Beispiel, fühlen sich oft zu den kleinen Flammenherden hingezogen, um dieses interessante Ereignis zu erkunden. So schreckt die Konfrontation mit der Flamme den Bären ab. Doch die Idee der Flamme zieht ihn vielleicht an. Was mit einer Fackel begann, mag in der Zukunft irgendwann ein Leuchtturm strahlenden Wissens sein. Doch welche ungesehene Kraft wird dann neugierig auf unser Licht. So gibt es in jeder noch so weit entwickelten Gesellschaft immer eine Teilgruppe, die das Feuer lieber erloschen sieht. Ja, im Tanzen des Lichtes können wir unsere Umgebung vielleicht erst richtig erkennen. Doch was, wenn sie furchtbar ist? Was, wenn sie so furchteinflößend ist, dass man, sobald man ihr wahres Gesicht gesehen hat, nicht mehr in der Lage ist, es zu vergessen? Was, wenn es einen verfolgt in seinen Träumen? Was, wenn der Mensch nie geschaffen war, die Wahrheit zu sehen? Über die Jahrtausende der Menschheitsgeschichte hat es unzählige Hochkulturen gegeben, die vergleichsweise deutlich weiterentwickelt waren als andere ihrer Zeit. Ihre Spuren finden wir, mal besser, mal schlechter verstanden, auf Tafeln, Papyrus, Bauten, Höhlensystemen, Steinformationen. Doch soweit sie ihrer Zeit auch voraus waren, sind sie doch alle untergegangen. Vielleicht war es die Gier des Menschen, die ihnen den Untergang bereitete. Vielleicht war es seine Konfliktsucht. Vielleicht sein angeborenes Gefühl von Überlegenheit. All diese Gründe könnten zutreffen. Doch vielleicht ist der Grund doch ein abstrakterer. Vielleicht haben alle diese Zivilisationen denselben Fehler gemacht. So weit waren sie ihrer Zeit voraus, dass sie den Wert der Frage nicht mehr geschätzt haben. Zu gierig haben sie nach der Antwort gesucht, und als sie sie gefunden hatte, schmerzte sie so tief, so bitter, dass sie sich allesamt zurückzogen, die Fackeln löschten und hofften, dass sie so in eine Zeit der Ahnungslosigkeit zurückkehren könnten. Schreiben das Jahr 1963. Überraschend schnell sind zumindest die physischen Wunden des Krieges verheilt und das Land befindet sich im Aufschwung. Getragen vom Wirtschaftswunder der 50er und der sozialen Marktwirtschaft löst bescheidener Wohlstand Unsicherheit ab. Und durch die Mitgliedschaft in der NATO ist die Bundesrepublik wieder fest in der Gemeinschaft des Westens integriert. Kurzum, Stabilität ist eingekehrt. Doch richten wir unseren Blick heute weder auf die Politik noch auf die Wirtschaft Deutschlands oder der umliegenden Länder. Das Glas des Abteilfensters zittert leicht, während der Waggon über die Schienen rollt. Das Poltern des Zuges ist nicht allzu laut und gleichzeitig so allgegenwärtig, dass ihr es schon nach einigen Stunden nicht mehr aktiv wahrgenommen habt. Vor dem Fenster liegt eine weite Graslandschaft, die ab und zu von kleinen Baumansammlungen unterbrochen wird. In der Ferne trifft sie auf den grauen Himmel und bildet dort eine Linie, die von ihrer Unterschiedlichkeit fast an Wasser und Öl erinnert. Mit dem Grollen des Donners scheint die letzte Warnung gesprochen, und einige Sekunden später beginnen die ersten Tropfen an der Scheibe entlang zu laufen. Schon bald ist der Horizont nicht mehr sichtbar, verschluckt von einem dichten Vorhangregen. Die Landschaft hat etwas Melancholisches. Ihr alle lehnt euch instinktiv ein wenig weiter in den Ledersesseln des Abteils zurück, als eure Blicke zurück auf den Koffer zwischen euch gleiten. Das Gepäckstück ist nussbraun und scheint aus feinem italienischem Leder zu sein. Auf dem Metall des Verschlusses sind die Insignien des Dekans der Greyfair University eingelassen. R.M. Robert Mayer. Darin befinden sich die Dokumente, die er euch als Informationen für diese Reise mitgegeben hat. Der Wind draußen ist stärker geworden. Und der Regen peitscht jetzt fast gegen das Abteil. Jetzt würde er versuchen, den Zug von den Schienen zu drängen. Doch das Konstrukt ist unaufhaltsam und bleibt auf seinem Kurs. Wen ihr euch einmal vorstellen möchtet, fangen wir gerne an. Mein Name ist Dr. Gilbert Fraser. Ich bin ein Doktor der Medizin und Psychologie, ursprünglich geboren in England und musste Mitte der 40er Jahre dann aus gegebenen Umständen auswandern nach Amerika. Hauptsächlich beschäftige ich mich mit Hirnforschung, habe schon sehr große Fortschritte gemacht auf dem Gebiet, man könnte mich als Pionier bezeichnen, habe allerdings meine Forschung nicht abschließen können, bevor ich das Land verlassen musste. Und in Amerika stieß ich größtenteils auf taube Ohren. Ignorante, normale Menschen, die nichts von dem hören wollten, was ich zu sagen hatte. Bis ich dann den werten Herrn Robert Mayer kennengelernt habe, der mir so einiges erzählt hat. Ja, ich bin Thomas Weber, ich bin 32 Jahre alt und komme gebürtig aus Berlin. Meiner Zeit schon seit der Teenie-Zeit habe ich mich schon sehr viel mit Sagen und Legenden und Mythen beschäftigt, die sich so um und in Deutschland ranken. Der Heilige Gral, das Bernsteinzimmer, so Dinge, von denen man gehört hat, die auch irgendwie existieren, aber von denen keiner weiß, ob sie wirklich gibt, weil sie keiner wirklich gesehen hat. So habe ich also schon viel, viel Zeit meines Lebens darauf verwettet, mein ganzes Zimmer, alle meine Wände mit Zeitungsausschnitten, Bildern und roten Fäden zu pflastern, um irgendwie auf eine Spur zu kommen, die mich doch an den Kern dieser Legende bringt. Aber Deutschland ist ein kleines Land und so zog es mich dahin, wo vielleicht noch mehrere, noch größere Legenden auf sich warten. Und so habe auch ich den Weg aus Deutschland heraus angetreten und bin dann letztendlich an der Universität selbst gelandet, da man mir versicherte, dass alles, was mich interessiert und was ich noch lehren könnte, dort definitiv zum Einsatz kommen könnte. Ja, ich bin Maron de Terre, ich komme aus Frankreich und bin Archäologie-Professorin und darf ein weiteres Semester an der Universität unterrichten und unterstütze meine lieben Freunde von der Universität bei der Ausgrabung von Tonscherben. Adrian Skelton, letzter Überlebender einer, nennen wir es illustren Familie, schlagen Sie im Geschichtsbuch nach. Ich bin Experte für katholische Geschichte und Latein. Ich bin 32 Jahre alt. Und Professor Mayer hat mich gebeten, diese Gruppe an Kollegen zusammenzuhalten. Mehr habe ich nicht zu sagen. Und so sitzt ihr zusammen in dem Abteil, dem immer wieder einzelne Tropfen gegen die Scheibe peitschen. Hintergrund, das beständige Rollen des Zuges. Sich eure Augen ein weiteres Mal auf den Koffer richten. Zwischen euch ein stiller Blick getauscht wird. Also bevor wir ankommen, müssten wir es öffnen. Nun, wir haben noch etwas Zeit, aber wir könnten es uns natürlich auch jetzt anschauen. Doktor. Weg seine Hände an den Koffer und mit einem Klicken springen die beiden Verschlüsse auf. Würde ich gerne mal reinschauen, was drin ist. Öffnest du ihn und siehst ein buntes Sammelsurium aus mehreren Dokumenten, einem kleinen Sprachrekorder anscheinend und mehreren Fotografien. Was ist auf den Fotografien zu sehen? Du siehst eine, auf der sich eine Substanz zu befinden scheint in einem Infusionsbeutel ist. Du siehst, was ist das? Gut, ich verteile das einfach mal so ein bisschen in die Runde. Komm, kriegst was. Du kriegst was. Oh, geil. Ich sag kurz dazu, ich will das in die Kamera halten. Eins der Bilder ist das Bild, das ich jetzt überhaupt erstmal finden muss. Ist Copyright geschützt. Deswegen zeigen wir es nicht. Nee, das wird mich nicht jung. Das ist so für dich. Es ist sehr grafisch, aber das habe ich tatsächlich, glaube ich, anscheinend vergessen auszudrucken. Das sieht nicht aus wie Don Scherben. Nicht das, aber... Oh, okay. Yay. Ich krieg auch was. Das ist ein Brief. Ich lese ihn mal vor. Ja. Adrian Maron Thomas Gilbert. Es freut mich, euch in meiner Position als Dekan der Grave University mitteilen zu können, dass ihr für eine exklusive Forschungsreise ausgewählt wurdet. Die Kosten der Reise sowie die der benötigten Materialien, Gerätschaften und Verpflegung wird man von dem exklusiven Forschungsfonds der Society of Occult Research and Investigation übernommen. Gott, was für ein Schritt. Ich habe nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass ich an Schicksal glaube. Nicht an die Vorbestimmung von allem. Nein, doch dass es vorbestimmt ist, wie groß die Wellen sind, die unsere Existenz verursacht, daran glaube ich. Eine Aufnahme in die Society, eure professionelle Laufbahn vielleicht. Eure Aufnahme in die Society, eure professionelle Laufbahn, vielleicht wird dies der Moment sein, auf den all dies hingeführt hat. Doch genug der Vorworte. Ihr wollt sicherlich wissen, worum es überhaupt geht. Vor 6 Jahren gab es eine Reihe an Ausbrüchen aus der Santana Strafvollzugsanstalt in Wilbur, Texas. Die meisten der Insassen wurden kurze Zeit später wieder in Gewahrsam genommen. Dies lag hauptsächlich daran, dass auf den Vorfall nach noch währenddessen mit aggressiver militärischer Gewalt geantwortet wurde. Die Vollzugsanstalt wurde kurze Zeit später für veraltet erklärt und geschlossen. In den Kreisen, in denen ich verkehre, gibt es einige gewagte Theorien zu der Schließung, nicht zuletzt aufgrund eines Mannes. Bernard Trevino, ehemaliger Soldat der US Army, war einer der ausgebrochenen Gefangenen. Mr. Trevino hat in den folgenden Jahren scheinbar einige Geschichten über den Hergang seiner Gefängniszeit und den Ausbruch erzählt. Diese wären höchstwahrscheinlich als Fantasie abgestempelt worden, hätte er nicht einen Beweis mitgebracht. Eine Beschreibung der Substanz und ihrer Wirkung findet ihr in den weiteren Unterlagen. Euer Ziel für diese Forschungsreise wird es sein, den Ursprung der Substanz zu finden. Es hat die Society nicht wenig Geld gekostet, doch unsere Hinweise deuten auf eine Bergregion zwischen Deutschland und Österreich hin. Wahrscheinlich die Alpen. Ich will in diesem Schreiben nicht auf weitere Spezifika eingehen. Ein Termin zur persönlichen Besprechung ist für nächsten Dienstag 13 Uhr in meinem Büro angesetzt. Mit freundlichen Grüßen, Robert Mayer. Ich habe hier die Ergebnisse von dieser Substanz. Soll ich auch vorlesen? Nun denn! Mein lieber Robert, ich würde dich fragen, wo du das Zeug errast, das du mir geschickt hast, aber ich kenne dich mittlerweile gut genug, um die Aussichtslosigkeit darin zu sehen. Stattdessen tue ich das, was ich immer tue, und warne dich, den Kopf aus der Schusslinie zu halten. Halten. Lesen Sie einfach weiter. Die Substanz ist ein extremes Mutagen mit starken physisch transformierenden Eigenschaften. Es regt den Metabolismus an und funktioniert wie eine Art Stammzellen-Cocktail. Es ist schwer, eine Aussage über die ursprüngliche Wirkung zu treffen, denn die Probe, die du mir geschickt hast, ist stark verschmutzt. In dieser Form sorgt sie für rapides Zellwachstum und eine enorme Verstärkung der Muskelkraft. Das Zellwachstum ist mit dem eines Tumors zu vergleichen. Allerdings bleiben die betroffenen Körperteile funktional. Das rapide Wachstum führt zu einem unkontrollierten Energiebedarf und Hungergefühl der Betroffenen. Unbehandelt führt dieser Zustand bald zum Ableben und erstaunlicherweise zellulären Kombustion des Organismus, sodass nur ein dunkler Fleck zurückbleibt. Äußere Kühlung scheint eine verlangsamende Wirkung auf den Prozess zu haben. So viel zum technischen Gewäsch. Aber jetzt halt dich fest, Robert. Körperliche Wunden, die ein Körper während des Prozesses erleidet, schließen sich ebenfalls mit extremer Geschwindigkeit. Bis auf die absolut tödlichsten Einwirkungen scheinen die Betroffenen weder Schmerz noch Trauma zu erliegen. Könnte man die Wirkung des Mutagens auf diesen Aspekt beschränken, wäre die Möglichkeit undenkbar. Ich hüte mich vor Optimismus, doch ich glaube, dies könnte der ursprüngliche Effekt der Substanz gewesen sein. In jedem Fall ist die Probe ein extrem komplexes biochemisches Gemisch und ich wage zu bezweifeln, dass es natürlichen Ursprungs ist. Du hast geschrieben, dass es aus Amerika kommt, richtig? Bei denen stelle ich mir eher vor, dass sie es verschmutzt haben. Aber ich will nicht spekulieren. Du hast ja eine Kontakte. Deine Kontakte. Grüße an Elen und die Kinder. Chris. Ich habe hier Krankenhausunterlagen. Eine Art Patientenakte von Bernard Trevino. Ich habe noch diese Foto. Oder Röntgen? Das sieht interessant aus. Seht ihr die Zähne vorne? Hund? Nein, ich denke nicht. Ich kenne mich nicht so aus mit Zähnen. Die müssen ja mindestens 6 cm lang sein. Gibt es eine Beschriftung? Vielleicht die Auswirkung dieser Substanz? Eine Art mutierter... Hund? Hund? Ist dies Wolf? Eine Ant? Ein Pfote? Wie viele Finger sieht man an der Hand? Vier. Unter drei? Man kann nicht wirklich was erkennen. Darf ich einmal sehen? Was steht in der Akte? Er scheint sich wohl umgebracht zu haben. Also, es scheint fraglich zu sein. Ich kann es ja einmal vorlesen. Virgin Springs General Hospital, 20. April 1961, 23.54 Uhr IST, Patient Bernhard Trevino. Aufnahmegrund, der Patient wurde mit schwerem maxillofacialen Trauma aufgenommen. Der Patient war nicht lucid. Ergriffene Maßnahmen. Blutungsstillende Maßnahmen wurden ergriffen, inklusive der Verabreichung von Hämostatika. Der Patient ist verstorben, bevor weitere Maßnahmen ergriffen werden konnten. Zusammenfassung des Aufenthalts. Mr. Trevino wurde mit schwerem Trauma eingeliefert. Während der Fahrt im RTV war der Patient kurz lucid, allerdings in schwerem Schockzustand. Er ist verstorben, bevor das Krankenhaus erreicht wurde. Notizen. Mr. Trevino wurde in einem Apartment aufgefunden, nachdem Nachbarn die Polizei verständigt haben. Bisher deuten die Indizien auf einen fehlgeschlagenen Suizidversuch mit einem Jagdgewehr hin. Kommentar C. Richards. Eintrittswinkel der Kugel und Lage des Körpers untypisch. Was ist ein maximofacielles Trauma? Das ist eine gute Frage. Vielleicht. Sie sind der Arzt. Sie sind doch Arzt. Vielleicht irgendetwas im Gesicht. Hat er versucht, sich ins Gesicht zu schießen? So sieht es aus. Naja, er war immerhin in der Army. Darf ich mal sehen? Natürlich. Da fehlt ein Stück. Oh, das habe ich abgerissen, weil das zum anderen Ding gehört hat. Sein Hinweis! Sein Hinweis. Ich hatte dazu noch ein Bild, das aber sehr grafisch, deshalb werde ich das maxillofacial, ist das... Ist das... Kiefer und Gesicht? Ja, so wie dieses Bild, was wir gerade noch im Koffer gefunden haben, aussieht sehr. Also ist... Darf ich sehen? Ja, das scheint die Waffe falsch gehalten zu haben. Er hätte einen etwas anderen Eintrittswinkel wählen sollen. Dann wäre das Ganze wohl nicht ganz so dreckig geworden. Das sieht nicht aus wie ein aufgesetzter Schuss, sondern aus... Holy Moses! Okay. Mhm, ja. Danke. Wow, okay. Mr. Trevino hat sich den Unterkiefer weggeballert. Naja. Aber sagt der Befund nicht, dass die Eintrittsstelle und die Körperlage untypisch waren? Was bedeutet das bei Ärzten? Ich weiß es nicht. Ist es untypisch für... Suizid? Hat ihm jemand anderes den Unterkiefer weggeschossen? In der Regel, wenn es auf Suizid hindeutet, dann wird die Polizei keine weiteren Ermittlungen einleiten. Wie groß war dieser Trevino eigentlich? Ich meine, es ist ein Jagdgewehr, ne? Mhm. Das heißt, er müsste... Um überhaupt an den Ablauf zu kommen, ja. Nicht unmöglich. Aber kann er nicht auf seine Füße sehr kompliziert. Ist noch was in dem Koffer? So Taschen? Kleiner Tape Recorder. Den nehme ich mal. Mhm. Ist ein Tape drin? Ist das beschriftet? Mhm. Was steht drauf? Es sind tatsächlich zwei Tapes drin. Das eine sagt Trevino 1, das andere sagt Trevino 2, aber das zweite scheint defekt zu sein. Nee, dieser Tape Recorder hat ein Tape drin mit dem Namen des Patienten. Vielleicht... Hören wir uns das Ganze doch mal in seiner Fassung an. Lass mich in Ruhe. Außerdem, was soll ich Ihnen erzählen, ne? Dass dieses ganze Gefängnis auf einmal überlaufen war, dass es heiß war im Arsch, ne? Du blöder Penner, lass mich in Ruhe, Junge. Geh einfach, was willst du? Was willst du? Ich habe gegen die Nazis gekämpft, ja, aber die hatten ja wenigstens auch Prinzipien, was uns dahin gekam, es war... Gott, ey. Ja, ich habe so viele Leute sterben sehen. Alles nur wegen dem scheiß Brunnen. Wissenschaftler, ich sag's dir. Da liegt das Übel unserer Welt. Wissenschaftler, jetzt lass mich! Okay. Ich guck mal so ein bisschen vor. Kommt noch irgendwas, oder? Umdrehen? Dreh's mal um. Scheint alles gut, der anderen Seite zu. Also hier ist noch ein Table, aber das ist... scheint kaputt zu sein. Ich würde das mal einlegen. Es kommt einfach nur Geräusch, oder? Einfach nur Rauschen. Magnetstreifen wahrscheinlich kaputt. Gelöscht. Dann würde kein Rauschen kommen, oder? Ich weiß es nicht. Aber warum sollte er uns ein Tape dazulegen, was gelöscht ist? Huh. Welchen Tag haben wir heute? Mittwoch. Der Koffer war auf, ja? Der Koffer ging einfach so auf. Der Koffer war offen. Da konnte jeder ran. Also wenn jemand das Tape löschen wollte, ich meine, das geht mit dem Magneten. Ich würde einmal den Kopf aus dem Abteil strecken, ob ich irgendwo einen Zubuleiter sehe. Schau mal raus. Von links Kopf nach rechts. Momentan nicht, aber du schätzt, wenn du ein bisschen wartest, so bestimmt jemand vorbeikommt. Okay, wer hat den Koffer mitgebracht? Koffer wurde tatsächlich von denselben Leuten mitgenommen, die auch den Rest von euren Sachen quasi über die Schiffsreise aus England mitgenommen haben. Das war genug Zeit. Ob das hier im Zug passiert ist, auf dem Schiff, auf der Fahrt zum Hafen, ob das einer von euch war. Aus welchem Grund genau? Vielleicht um was zu verbergen, keine Ahnung. Mhm. Ich weiß jedenfalls nicht. Mhm. Das klingt aber eher wie das Rauschen von Wasser als wie das Rauschen einer überspielten Kassette. Findet ihr nicht? Haben Sie Trevino beim Pissen aufgenommen oder was? Vielleicht hat das Band auch gar nichts mit Trevino zu tun. Warum steht Trevino 2 drauf? Ah. Okay, also wir sollen irgendwie was finden, was in dem Gefängnis schiefgelaufen ist, wo jemand ein Serum ausprobiert. Darf ich mal dieses Foto sehen? Natürlich. Nee, ja, genau. Nimm beide. Von dieser Substanz. Haben die gesagt, wo sie her haben? Also diese offensichtlich traumatisierte Person aus dem Band hat irgendwas von einem Brunnen gesprochen. Und dass die Wissenschaft irgendwie damit zu tun hat. Mehr hat in seinem Schreiben geschrieben, dass er den Ursprung, dass der Ursprung von seinen Kontakten auf die Grenze zwischen Deutschland und Österreich geschätzt wird. Okay. Herr Doktor, haben wir da... Mhm. Gut, also wir müssen uns nächsten Dienstag mit ihm treffen. Oh, das hätte ich vorher sagen sollen. Das ist der Brief, der euch quasi alle zu ihm gebracht hat. Dass Daniel euch geschrieben hat, dann seid ihr quasi aufs Ganze gekommen. Und das gut, dass ihr nochmal für uns alle vorgelesen habt. Gut, dass wir uns hier nochmal erinnern. Und wir haben uns auch schon mit ihm getroffen. Ja. Okay. Das ist alles schon passiert. Okay. Okay, das heißt, wohin fahren wir überhaupt? Also irgendwo zwischen Deutschland und Österreich. Also fahren wir dahin. Irgendwo mitten in Crowd Country, ja? Ich hoffe einfach, dass wir weitere Anweisungen kriegen, wenn wir ankommen, wo auch immer wir aussteigen müssen. Ja, ich gehe mal auf den Gang. Was hat das mit Archäologie, Geschichte, ja, vielleicht gibt es Neurologie und auch Geschichte. Gibt es zerbrochene Gefäße, in denen diese Substanz aufbewacht wurde? Ich würde mal gerne in die Abteile vor oder hinter uns gucken, ob da Leute drin sitzen, die wir schon auf dem Hinweg, also die einfach uns begleitet haben. Du trittst auf den Flur, sich vom Moment um, läufst über den Teppich, guckst du rechts in das Abteil, siehst du drin eine ältere Dame und einen älteren Herrn, die zusammen mit euch in Straßburg in den Zug gestiegen sind. Beide relativ edel gekleidet, sie schicke Perlenkette an, hochgesteckte Haare, er ein Hemd mit Hosenträgern und mehrere Reisegepäcke bei denen. Aber scheint sich gerade zu unterhalten, so ein bisschen nach draußen zu gucken. Auf der anderen Seite ist das Abteil zugezogen. C. Richards. Hör ich da Gespräche draus? Gib mir einen Listen-Check. Mit einer 88 wahrscheinlich nicht. No. Nun, ich denke, wir können uns darauf einigen, dass Robert sich schon etwas dabei gedacht hat, diese Konstellation auf eine solche Forschungsreise zu schicken. Ein Brunnen, ja? Ich setze mich wieder zurück. Und es war heiß. Ihm war heiß. Hat er was davon gefressen? Also... Naja, also der... Diese Analyse von dem, von der Substanz sagt ja, dass dir, also ich schließe mal, dass er das bekommen hat oder dass im Zuge dieses Gefängnisses das alle irgendwie bekommen haben und es deswegen so heiß ist, war. Er hat es überlebt, weil er ein harter GI war oder warum? Er wollte anscheinend nicht so richtig drüber reden, hat sich das so angehört. Aber es... Er wirkte schwer traumatisiert. Er wirkte betrunken. Auch das. Aber wenn man so exzessiv trinkt, dann ist man wahrscheinlich schwer traumatisiert nach dem, was wir über das Gefängnis oder die Mutmaßungen, die wir über dieses Gefängnis... Naja, und die Substanz hat auch geschrieben, dass man auf ständiger Suche nach Energie ist. Und er wirkt ja sehr ausgelaugt, als wenn er diese Energie gerade nicht hat. Als wenn diese Substanz nachlässt. Beziehungsweise... Es war ja vor 6 Jahren. Wann ist er gestorben? Vor 2 Jahren. Aber mir stellt sich gerade eine Frage, weil ich habe das am Anfang des Tapes wenn wir nicht sicher das gehört zu haben, ist er Trevino oder hat er mit Trevino gesprochen? Weil ich meine, dass er am Anfang einen Herrn Trevino anspricht. Er hat gesagt, er wäre nicht Trevino. Ach, er wäre nicht Trevino, okay. Er hat gesagt, bin ich Trevino oder sowas und dann lass mich in Ruhe. Mhm. Als hätte ihn jemand verfolgt mit dem Mikrofon. Mhm. Und dann hat er Scheiße erzählt. Ich denke, wir werden unsere Antworten früh genug erhalten. Das ist bisher, kann ich noch keinen Zusammenhang erkennen zwischen der Wichtigkeit dieses Ausbruches. Oder hat Robert erwähnt, dass dieses Serum hergestellt wurde aus dem Inhalt des Jungbrunnens? Jungbrunnen? Weshalb wir hier sind. Also er ist ausgebrochen. Aus Wilbur, Texas. Ja? Und wir müssen den Ursprung dieser Substanz zu finden, die hier beschrieben wurde. Die hier drin war und wahrscheinlich das auslöst. Und wenn man ja. Den Band glaubt, in einem Brunnen zu finden ist. Ich denke, Jungbrunnen ist eher eine Metapher. Es geht mehr um die Auswirkung. Aber dieser Stoff haben kann. Das ist wahrscheinlich künstlichen Ursprungs. Vielleicht war das Serum ein Versuch, etwas derartiges herzustellen, synthetisch, was ähnliche Auswirkungen haben sollte, aber missglückt ist. Ich meine, starkes Muskelwachstum, Zellregeneration, tumorartige Auswüchse. Das klingt so, als hätte jemand versucht, das Altern zu besiegen. Oder Supersoldaten herzustellen. Die meisten und schnellsten wissenschaftlichen Fortschritte erzielt man nämlich auch, wenn man fürs Militär arbeitet. Körperliche Wunden, die ein Körper während des Prozesses erleidet, schließen sich ebenfalls mit extremer Geschwindigkeit. Bis auf die tödlichsten Einwirkungen scheinen die Betroffenen weder Schmerz noch Trauma zu erliegen. Also, Supersoldat. Jetzt weiß ich, warum wir hier sind. Naja. Gucken Sie mal, Herr Doktor, warum? Gut. Wann war das? Vor 6 Jahren. Mhm. 1957. 12 Jahre nach Kriegsende. Der Ursprung scheint zwischen Deutschland und Österreich zu sein. Naja. Wer hat denn so vor 20 Jahren unbedingt sowas gebraucht? Also ich sag mal direkt, wenn es darum geht, dass wir diese Sache finden, um sie einzusetzen, dann bin ich hier raus. Wenn wir diese Sache finden, um sie auf alle Zeit unzugänglich zu machen. Ich kann Robert Mayer nicht einschätzen. So. Aber diese Verbindung, dass wir möglicherweise ein Mittel finden, um auf Lebzeiten alle Kriege der Welt zu gewinnen. Wir, Herr Weber, dieses Mittel finden. Ah. Ach so, ich... Ich weiß nicht, woher Sie diese Vermutung nehmen, aber möglicherweise beruhigen Sie diese Worte, aber ich werde nicht dafür sorgen und auch nicht irgendwie auf die Weise arbeiten, dass irgendwie so etwas, was wir hier vor einiger Zeit hatten, jemals wieder Einzug hält. Schauen wir mal. Okay. Ergibt es langsam einen Sinn für Sie? Schade, ich dachte, das wäre eher so alte Kirchen angucken, bisschen Tongefäße zusammensetzen. Okay. Ja, das wird es in den Alben auch geben. Tongefäße? Ich würde auch lieber Nadeln in Hirne bohren, aber man nimmt, was man kriegen kann. Ja. Gut, also. Ruhen wir uns noch ein bisschen aus. Offen wir, dass wir ganz viel herausfinden. Aufregend, ein Puzzle, das wir zusammensetzen können. Es gibt mit Sicherheit jemanden mit Zigarettenfiltern ausgedrückt. Ein Puzzle, das wir zusammensetzen können, aber zu dem wir erstmal die Teile finden müssen. Und das ist meine Aufgabe. Wovon wir allerdings ausgehen können, wenn ich mir das hier so richtig angucke, ist, dass wir beobachtet werden. So, verbringt ihr noch ein wenig Zeit mit Reden, bevor ihr euch wieder den Büchern und Studien zuwendet, die euch als Unterhaltung mit auf die Reise genommen hat. Diese hat in Ursington begonnen. Die kleine dunkle Stadt liegt nordöstlich an der englischen Küste und scheint sich fast Mühe zu geben, von Regen bis Nebel jedes der Klischees zu erfüllen. Die Bewohner sind ein blasses, kränkliches Volk. Und hätte nicht eine unter dem Kollegium stets als seltsam bezeichnete vergangene Entscheidung dazu geführt, die Greyfell University of History, Philosophy and Science hierher zu legen, so würde wohl kaum jemand die Stadt mit Ausnahme der Einwohner zu Gesicht bekommen. So fiel es euch leicht, den Ort hinter euch zu lassen und zuerst per Automobil, dann per Bahn weiter südlich zu reisen, wo ihr dann schließlich per Schiff den Kanal übertreten habt. Frankreich hat euch für ein paar Tage Wärme gegeben und wäre nicht das drängende Gefühl greifbarer Großartigkeit in der Luft, wärt ihr vielleicht gerne länger geblieben. Wie es nun ist, sitzt ihr noch einige Stunden in dem Zug, bevor ihr in den Münchner Bahnhof streitet. Eine letzte kurze Fahrt und ihr steht endlich vor dem kleinen Holzgebäude aus der Beschreibung. Vom Stil her wirkt das Haus wie eine alte, mittlerweile dezent modernisierte Jagdhütte. Sie vermittelt etwas Heimliches. In dem ausladenden Wohnzimmer prasselt schon bald ein wärmendes Feuer, das tanzende Flammen auf die schweren Holzkisten wirft, die bereits bei eurer Ankunft einen guten Teil des Hauptraums eingenommen haben. Ein Brecheisen liegt angelehnt an die nächste der Kisten und durch die Fenster ist im Hintergrund der Anstieg zu den Bergen zu sehen. In eine Zeitung vertieft sitzt an dem runden Esstisch Hans-Achim Werner, euer Fahrer, der euch in München in Empfang genommen hat. Morgen soll er euch hoch in die Berge fahren und euch für Erledigungen zur Seite stehen. Also, da packen wir unsere Sachen alle in unsere Zimmer. Und wo geht's morgen hin, Hans-Achim? Tut mir leid. Also. Günther Marcel. Ja, das Svenjamin. Er hat uns in München in Empfang genommen. Also. Er soll uns morgen in die Berge bringen, oder nicht? Ja, er muss kurz seinen Akzent kennen. Ich hab mal. Wir sind Nordlichter, Leute, das ist mir Entschuldigung schon gefunden. Wir finden alles üblich, der ist richtig. So. Ja, also ich bringe euch dann hoch in die Berge. Da fahren wir so ein, zwei Stunden, noch vielleicht drei, vielleicht auch ein bisschen mehr. Der Robert, der hat mir da ein paar Städten gezeigt, da soll ich auch hinbringen. Da hat gesagt, da wisst ihr schon, was ihr zu tun habt. Ne? Ich hab den Typen kaum verstanden, Herr Doktor. Er fährt uns morgen dahin, wo wir sein müssen. In den Bergen. Ein paar Städten, vielleicht Ausgrabungsstätten, vielleicht auch nur interessante Orte. Das hat er so nicht so genau erzählt, aber... Ich fühle mich so ein bisschen ferngesteuert, das gefällt mir nicht. Du sprichst da Englisch, ne? Seid ihr aus der England? Oder seid ihr von ganz über den Teich? Sowohl als auch. Ich bin ein Landsmann, Hans. Oh. Oh, da freut es mich da, die kennenzulernen. Und mit den Worten schlägt er die Zeitung wieder so ein bisschen höher und vertieft sich darin. Um wie viel Uhr starten wir morgen, mein Herr? Na, also ich sehe mir am besten, wenn wir ein bisschen früher aufstehen. Ne? Da können wir das ganze Zeug noch in den Minibus laden. Und dann, ich denke so gegen Mittag, fahren wir einmal hoch, machen uns ein Bild von der ganzen Sache. Bisschen spät, Mittag. Wollte ich auch gerade sagen. Ich denke, wir sollten gucken, dass wir mit den ersten Sonnenstrahlen oben auf dem Berg sind, damit wir so viel Zeit wie möglich dort verbringen können. Bei Tageslicht. Na, also so wie es da draußen aussieht, wird es morgen früh ganz schön schneien. Da müssen wir erstmal ein bisschen warten, bis die Straßen wieder freigeräumt sind. Wenn nicht, dann können wir natürlich immer gerne früher los. Aber wollen ja nicht stecken bleiben da oben. Richtig. Wie lange fahren wir jetzt auf Dogenin? Na, ich sagte so 2-3 Stunden. Vielleicht ein bisschen mehr. Bitte? Pardon? Haben wir alle ein Zimmer? Haben wir? Nein, das hoffe ich ja nicht. Es gibt also jeweils. Es gibt 3 Einzelzimmer oder ein Doppelzimmer? Ich gehe an die Rezeption und hole mir ein Einzelzimmer. Es gibt keine Rezeption. Achso, ja, gut, dann. 3 Doppelzimmer, eine Einzelzimmer. Die Dame kriegt das Doppelzimmer, die Herren nehmen die Einzelzimmer. Vielen Dank. Solange ich meine Ruhe habe nachts, ist mir egal, welches Zimmer ich kriege. So hinweisen, dass Hans auch ein Zimmer braucht. Natürlich. Ja, da freut sich der Hans. Der Hans darf gerne auf dem Sofa schlafen. Ihr kriegt die Einzelzimmer, Hans und ich nehmen das Doppelzimmer. Wunderbar. Dankeschön. Ich habe die Zeitung runter, guckt über seine Konzerte Hornbulle einmal zu dir. Ja, Na gut, so wie ich sehe, haben wir alles Relevante besprochen für heute. Dann ziehe ich mich doch mal zurück. Oder lass mich hier immer bei sich heute Nacht. Stehst du auf, nimmst ein, zwei von den großen Reisegepäcktaschen mit dir, läufst an diesen großen Holzkisten vorbei und wirfst deinen Kram in eins der Zimmer. Schließt die Tür. Ich tue dies ebenfalls. Okay. Um 7 Uhr bin ich aufbruchbereit. Also gut. Es wird morgen. Ich hoffe, er will nicht irgendeine Chattel aufbrechen. Gehst ebenfalls vorbei, einmal durch das Wohnzimmer, musst deine Sachen rein, gehst in dein Zimmer. Du bist katholisch. Ich? Ja. Ja. Ja, dann besteht keine Gefahr. Also. Okay, Doppelzimmer. Ich versuche so gut wie möglich nach Wanzen oder irgendwelchen Gucklöchern abzusuchen. Okay. Gib mir einen Spotting-Check. Das ist ein Erfolg. Ja. Guckst dich so ein bisschen um. Guckst hinter die Vorhänge, gehst die Holzwand ab. Scheinst soweit nichts zu finden. Auch in diesem Raum ein, zwei von den kleineren Kisten, aber ansonsten fällt dir nichts auf. Kleinere Kisten? Wie gesagt, im Wohnzimmer stehen ach ja, zwei, drei von den großen Kisten, ein, zwei kleinere drin. Ich mach die mal auf. Okay. Ist zurück ins Wohnzimmer. Nimmst du das Brecheisen, möchtest du die großen oder die kleineren Kisten aufmachen? Erstmal die große. Okay. Gib mir einen Stärke-Check. Oh, das ist ein... Du bist weit runter. Das ist ein kritischer Erfolg. Okay. Bist das Brecheisen rein und quieten. Die Kiste langsam auf. Siehst die einzelnen Nägel, mit denen sie befestigt wurde. Öffnest sie komplett und siehst in dieser scheinen Zelte zu sein. Winterklamotten. Anoraks, Parker, ähnliches, Schlafsäcke und sowas. Mhm. Ja, wie viele kleine sind da noch? Zwei kleine. Mhm. Und noch zwei große. Mach ich mal eine der kleinen auf. Okay. Öffnest sie ohne Probleme. Die geht mit einem Knarzen auf. Und findest da drin drei Schusswaffen und Munition. Jetzt sind nur noch, was für Faustfeuerwaffen? Ah, sind Faustfeuerwaffen, ja. Ja. Jetzt sind nur noch zwei drin. Okay. Und keine Munition mehr. So. Nein, aber ich nehme mir, wie viel, da ist, okay, also, ich schluck sowieso erstmal, aha. Gut, wäre nicht zum ersten Mal. Guck mal so zu Hans-Achim rüber. Ach, der liest hinter seiner Seite. Kommst du zurecht oder brauchst ja, du ja, ja, Hilfe? Alles gut, das ist okay, ist okay. Alles gut. Dann nehme ich mir mal so 30 Schuss. Ja. Nimmst du so eine kleine Munitionspackung. Ja. Und daraufhin fange ich an, tatsächlich für jeden so ein Winter... Ding, wenn es schneit und so. Einer muss es ja machen. Stelle ich für jeden von uns so ein Winterausrüstungsding zusammen. Okay. Also Klamotten, zack, zack, zack, hier schon mal bla bla bla. Okay. Willst du die anderen auch ja, muss ich dann dafür wahrscheinlich auch. Ne? Schneeschuhe okay, ist da wahrscheinlich irgendwie shit. Geht genau, in die weil Richtung. Du findest Nadina außerdem Klettergeschirr. Okay. Findest in der anderen kleinen Kiste weitere Munition und findest Fotoapparate. Mhm. Film. Mhm. Ansonsten noch ein paar Kameragestelle, ähnliches in die Richtung. Okay. Ersatzreifen und so und so. Okay, gut. In meinem Zimmer waren auch noch zwei kleine Kisten, ne? Das waren die kleinen Kisten. Achso, okay, verstehe. Ja gut, dann fange ich mal an für jeden hier so mit Zelt und Rucksäcke sind wahrscheinlich auch und sowas. Mhm. Genau, für jeden einfach nochmal so zack, zack, zack, dafür bin ich ja hier. Okay. Brauchst ungefähr so eine halbe Stunde, mhm, aber danach hast du für jeden so ein Set zurückgestellt. Okay, bis auf die Schusswaffen und die Munition, die lasse ich in einer kleinen Kiste und nehme die mit ins Doppelzimmer. Okay. Und die eine habe ich halt beide. Also gut. Leg sich in der Bett, Zeit später. So nochmal Tür knischen hörst, riechst diesen bekannten Geruch von Zigarren, als Hans den Raum betritt, kleidet und sich jetzt auch in eins der Betten legt. So. Nachdem ihr eure letzten Vorbereitungen getroffen habt, euch in eure Betten begeben habt, verläuft die Nacht für keinen von euch besonders ruhig. Und euch alle überkommt dieses seltsame Gefühl, das ihr nicht ganz einordnen könnt. Haben sich so die großen Entdecker und Forscher ihrer Zeit vor ihrer großen Entdeckung gefühlt? Gib mir alle einen Listen-Check. Listen? Mhm. Ich habe einen Success. Ich auch. Ich nicht. Ich auch nicht. Ihr beide erwacht des Nachts. So ein bisschen aus dem unruhigen Schlaf gerissen. Als ihr im Knirschen von Schnee scheinbar Schritte draußen hört. Vor eurem Fenster. Sind wir im Erdgeschoss? Es gibt nur ein Geschoss. Ich schau mal raus. Ich würde auch so aus meinem Bett so mich mit möglichst wenig Offensichtlichkeit zum Fenster drehen. Okay. Du bückst dich hoch, guckst zwischen den Vorhängen durch, drehst dich so ein bisschen um. Es ist schwer nach draußen zu sehen. Seht, der Schnee fällt sehr, sehr stark im Moment. Plus die Nacht, kein Licht in eurem Zimmer. Habt für einen Moment vielleicht das Gefühl, dass ihr draußen eine Gestalt seht, die durch den Schnee stapft. Mal wieder anhält, das Haus beäugt und dann weitergeht. Habe ich immer das Gefühl, dass sich die Schritte vom Haus wegbewegen? Eher zumindest in dem kleinen Radius, den du siehst, nicht, ne? Ich werde das in meinem Reisejournal ergänzen, zusätzlich zu dem, was ich vorher schon zum vergangenen Tag aufgeschrieben habe, und gehe dann wieder schlafen. Ich würde leise auf den Flur treten und also ist die Tür nach draußen, ist sie so mit am Wohnzimmer sozusagen dran, dass du genau in die Stube kommst so, und dann würde ich mich so ein bisschen in den Flur stellen und mal gucken, ob ich da immer noch jemanden rumlaufen höre und ob der irgendwie vor der Tür stehen bleibt. Gib mir einen Listen-Check. No! Dass du auf den Flur trittst, so ein bisschen umguckst. Also es gibt keinen wirklichen Flur, es ist mehr der Hauptraum und dann grenzen die Zimmer an. Dich da hinstellst, versuchst zu hören, merkst du hast das Geräusch verloren. Quasi allein in langer Unterwäsche in dem Hauptraum, der zu dem Zeitpunkt jetzt dunkel da liegt. Die letzten Kohlen aus dem Feuer sind mittlerweile verglüht. So eine gewisse Kälte hat sich da drin breit gemacht. Vorhänge ruhen, kein Fenster ist geöffnet. Und durch die Dunkelheit siehst du ein, zwei von den Jagdtrophäen an den Wänden. Ich würde einmal kurz zur Haustür gehen und die Arme aufmachen. Gucken, ob da Spuren vor der Tür sind oder so. Öffnest die Tür und augenblicklich weht Schnee rein. Klatsche gegen die nackte Haut und spürst die Kälte, als sie in den Raum bläst. Guckst nach draußen in die Dunkelheit, strengst so ein bisschen die Augen an. Für einen Moment hast du das Gefühl, dass du eine Gestalt siehst. Vielleicht 10 Meter von dir entfernt, die einfach stillsteht. Und du bekommst Kopfschmerzen, merkst, dass du instinktiv so ein bisschen an den Kopf hast, als du wieder hochguckst, dieser pochende Schmerz hinter deinen Augen vergangen ist. Siehst du nichts mehr. Dann schließe ich die Tür zitternd und laufe unter meine Bettdecke. Okay. Merkst du ein bisschen die Taubheit in deinen Zehenspitzen. Schließ die Tür, schließ sie ab, dem Schlüssel. Beweg dich zurück in dein Zimmer und ziehst die Vorhänge zu, legst dich wieder unter die Decke. Du Der Morgen kommt und ihr alle erwacht. Oder liegt bereits wach. Mal mehr, mal weniger ausgeruht. Zieht euch an, nehmt eine kalte Dusche, geht ein letztes Mal die Unterlagen durch und... Nun, Hans hatte recht. Es hat die Nacht über geschneit. Der Weg ist relativ unpassabel. Und so dauert es einige Stunden, in denen ihr eure Sachen in den Fort Taurus Transit einladet, in der ihr nochmal eure Unterlagen durchgeht, in der ihr nochmal redet. Und ungefähr gegen Mittag steht ihr dann bereit, Schnee ein wenig weggeschmolzen, ein paar von den Straßen mittlerweile freigeräumt. Ich habe da gestern Nacht jemanden gesehen, der bei uns vor dem Haus rumgeschlichen ist. Das passt zu deiner Theorie. Gut, dass du nicht der Einzige bist, der den gesehen hat. Aber er war da und dann wieder weg. Es hat ja auch ziemlich stark geschneit. Ein Meter kann da schon schnell der Unterschied zwischen Sehen und Nichtsehen sein. Nein, ich bin einmal zur Haustür gegangen. Und ich habe ihn, er war ungefähr 10 Meter vor der Tür entfernt. Und mit einem Mal einfach weg. Also ich habe wirklich vielleicht eine Sekunde die Augen geschlossen und er war weg. Vielleicht war es einer dieser japanischen Ninjas. Die können sowas, habe ich gehört. Komische Dinge hört ihr in England. Ja, passt. Pass auf euch auf. Ja gut. Hans. Jo. Wer außer dir weiß, dass wir hier sind? Und Robert wahrscheinlich. Außer mir? Oder die Frau, die weiß das natürlich noch. Oder die Kinder? Aber ansonsten. Also ich hab jetzt nicht am Stammtisch erzählt, ne? Ich soll den Job, ne? Du willst in dem Bereich hier, ne? Diskreten Fahrer, du rufst den Hans an. Guter Werbeslogan. So bewegt sich der Mann jetzt auf den Wagen zu, steigt auf die Fahrerseite, bedeutet euch zu folgen. Die Fahrt in die Berge bringt weitere, mittlerweile fast quälende Wartezeit mit sich. Bereits kurz nach eurer Abfahrt beginnen die ersten Schneeflocken wieder vom Himmel zu rieseln und hüllen die Landschaft langsam in eine weitere Decke aus Weiß. Euer Weg führt euch einige Zeit später weg von den viel befahrenen Hauptstraßen, auf ruhigere Wege. Einige Stunden vergehen. Die Landschaft hat mittlerweile fast etwas Düsteres. Schwache Licht der Sonne, die ihren Zenit bereits länger überschritten hat, schafft es nur spärlich durch die dicke, graue Wolkendecke zu dringen. Und so ist alles ins Zwielicht getaucht. Der konstant fallende Schnee macht es mittlerweile schwer, die Straße von dem Rest der Umgebung zu unterscheiden. Und in der Ferne ragen unheilvoll die höchsten Bergspitzen auf. Darunter ist das Licht einer kleinen Stadt auszumachen. Es ist lange her, dass ihr das letzte Auto gesehen habt. Vor einem Moment geht ein Ruck durch den Wagen und ihr alle haltet euch fest, als ihr stehen bleibt und jetzt leicht schief steht. Hans schaut für einen Moment verwirrt. Hans Werner. Und dann genervt. Ich dachte auch. Als er beginnt, aus dem Wagen zu steigen. Das ist sein Name. Werner. Sagt, jo, ist kein Problem, das haben wir gleich. Ja. Steigt raus, beginnt sich die Lage draußen anzugucken. Ich komme mit. Steigst an der Seite aus und zusammen guckt ihr jetzt. Ihr merkt schnell, dass und ihr in den Schnee tretet und für einen Moment auf das Stück Straße kommt, dass ihr anscheinend schon seit einigen hundert Metern nicht mehr auf der Straße gefahren seid. Das Ganze an und seht, dass jetzt die Hinterachsen von dem Wagen ziemlich tief in einer Mischung aus Schlamm, Eis, Matsch stecken. Eingefahren, der linke Reifen fast komplett darin versunken, der andere auch relativ weit. Hans zurück ins Auto tritt, versucht einmal anzulassen, versucht den Wagen nach vorne zu bringen, aber er sich noch weiter reingräbt. Haben wir Schaufeln dabei. Sagt, oh, da müssten wir mal in der in den Kisten gucken, ne? Dann gebt ihr euch nach hinten, öffnet den Wagen, den ein, zwei von den Kisten findet eine Schaufel tatsächlich da. Wie weit sind wir noch entfernt von unserem Zielort? Na, also meinst zu Fuß oder mit dem Wagen? Erst das eine, dann das andere. No, ich schätze so. Anderthalb Stunden werden es vielleicht noch sein. Vielleicht eine, wenn man sich beeilt. Zu Fuß. Mit dem Wagen wären das vielleicht nur 10 Minuten noch. Zu Fuß würde ein sehr großes Risiko darstellen mit diesem Schneesturm. Lass uns erstmal versuchen, den Wagen frei zu kriegen. Ja. Versuchen wir, den Wagen frei zu schaffen. Wo ist die Straße, Hans Werner? Hans Achim? Gott, die Deutschen mit euren drei Namen. Ja, da scheint, dass wir nur ein paar Meter an der Seite sind. Ja, so 2, 3 vielleicht. Ich such mal die Straße. Gib mir ein Spot hin, Jack. Die Straße ist hin. Nein. Hm. Läufst so ein bisschen rum. Gräbst dich an manchen Stellen durch den Schnee, triffst allerdings nur auf vereisten Grasboden. Das kurze Zeit später, ihr euch zusammen nochmal nachguckt und kurze Zeit später die Straße findet, die allerdings hier nicht mehr wirklich eine Asphaltstraße ist, sondern mehr einfach ein schotter Weg so. Ja. Hm. Okay. Also. Ich kann mit einem solch groben Werkzeug nicht umgehen. Ich kann gut schaufeln. Ja gut, bitte. Ich kann jetzt schaufeln. Okay. 5 Minuten vergehen. 10. Du müde bist zu schaufeln, immer mal wieder. Hans in den Wagen steigt und versucht ihn irgendwie rauszukriegen. Ihr ab und zu versucht ihn rauszuschieben. Ich halte die Umgebung im Auge. Okay. Gib mir einen Spot-Pin-Check. Ja, allerdings bald merkt, dass es mit dem immer weiter rieselnden Schnee und der Schwere, die der Wagen mittlerweile hat durch das ganze Gepäck, das da drin ist und die allgemeine Größe davon, sehr schwer wird, den hier rauszubewegen. Ich gebe immer die Schaufel und ich versuche die Schaufel so unter das Rad zu klemmen und dann einfach versuche mich mit Hans Arim abzusprechen auf 3, dass ich quasi versuche die Achse so ein bisschen hochzuheben und er dann Gas gibt. Das ist ein Spezialstück. Gib mir ein, ich stelle mich so hin, um ihn aus dem Weg des Autos zu ziehen, wenn der Idiot das vorhat, was er tut. Tut, was er vorhat. Oh, es ist ganz knapp nichts. Es ist ganz knapp nichts. Er stellt sich mit einem Fuß auf die Schaufel, wenn er den Wagen anlässt, jetzt Gas durchdrückt, du dich mit all deiner Körperkraft daraus stellst und die Schaufel bricht. Nun gut, das macht die Sache ein wenig schwieriger. Versuchen wir doch nicht knien und schaufeln. Mit Schaufeln kommen wir hier auch nicht weit. Wie wäre es, wenn wir einfach den Wagen einmal komplett ausrollen? Und ja. Und ich kann nicht so schwer tragen. Ich helfe euch. Wird die abgebrochene Schaufel einstecken, das vordere Stück. Okay. Eventuell eine weitere Ausgabe. Gut. Beginnt den Wagen leer zu räumen. Zusammen mit den 3 Kisten und dem Rest da drin. Wie viel Zeit möchte ich euch nehmen? Wie lange noch bis Sonnenuntergang? Hans Achim? No, also ist ja schon ziemlich dunkel, aber ich denke, so 4, 5 Stunden sollten wir noch haben. Wie lange brauchen wir da, um das Zeug hier rauszukriegen? Eine halbe, dreiviertel Stunde bestimmt. Na dann. Was bleibt uns anderes übrig? Aber warum können wir das ja schon mal in die Straße stellen? Weil ich die Alpen nicht gern erkletter. Ich würde lieber mit dem Auto fahren. Na gut, das ist gut, dann gib mir alle Strength Checks. Nope. Yes. Bestanden? Bestanden. Success. Okay. So beginnt ihr Wagen langsam zu entleeren. Ihr kommt ganz gut voran. Scheint sich tatsächlich so auf die Dreiviertelstunde zu belaufen, bevor er angedacht hat. Als die Zeit rum ist, steht ihr jetzt da. Das ganze Gepäck des Wagens ausgepackt, steht jetzt so ein kleines Stück entfernt im Schnee. Der Wagen jetzt mittlerweile leer. Gut, jetzt können wir versuchen nochmal das Ding zu schieben. Jetzt ist es ein ganzes Stück leichter. Also gut, geben wir alle nochmal einen Strength Check. Ja. Nope. Das ist ein kritischer Erfolg. Ein Hard Success. Okay. Zu dritt schafft ihr es jetzt, final den Wagen zu drücken und ihn endlich wieder zurück auf die Straße zu kriegen. Gut. Räumen wir den Scheiß wieder ein. Wir räumen den Scheiß wieder ein. Yes. Okay. Also gut, gib mir alles deine Checks. Verdammt. Yep. Nope. Hard Success. Yep. Success. Nein, kein Success. Das Einräumen gestaltet sich schwieriger als das Ausräumen. Ihr merkt, dass ihr diesmal mehr als eine Stunde, vielleicht eine Stunde, 10 Minuten darin beteiligt seid, wo jetzt der Wagen wieder zusammengepackt auf der Straße steht. Noch 2 Stunden. Wir sollten rechtzeitig oben sein, um uns da irgendwie... Fahren wir kurz hoch, verschaffen uns einen kleinen Überblick über die Umgebung und dann sollten wir auch schon bald wieder runterkommen. Ich dachte, wir zählten dort oben. Ha! Warum, wenn wir doch so nah an den Orten wohnen? Ich dachte, dass wir deswegen Zelte dabei haben. Lass uns das auf der Fahrt besprechen. Und den steig an. Gut. Und so fahrt ihr die letzten 10-15 Minuten Stücks, bevor ihr jetzt an einem großen Tal ankommt. Ihr seht, im Hintergrund ragen weitere der enormen Bergstrukturen auf. Im Tal ist hauptsächlich weiße Schneefläche, ab und zu mehrere Granitvorsprünge, die daraus hervorbrechen. Und immer noch in der Ferne, ungefähr zu eurer Rechten, die Lichter des Dorfes jetzt deutlich näher. Und steigt aus. Ja, also, das ist der Platz. Aha. Irgendwas auch hier. Was sehen wir, genau? Im Endeffekt ist es genau das, was ich gerade beschrieben habe. Hm. Und hier jetzt. Hier soll es irgendwelche Städte geben? Nur also. Ich hab's ja auch keine Ahnung, was sie hier machen sollten. Ne? Ich soll euch nur hier hinfahren. Tja, dann sind sie da nicht der Einzige. Schauen wir uns doch einfach mal ein bisschen genauer um. Und dann fange ich an, die Umgebung ein bisschen abzulaufen und... Ja. Gib mir mal das Schaufelstück, bitte. Warum? Warum? Naja, wenn hier irgendwas ist, werden wir es unter dem Schnee nicht sehen. Ihr wollt jetzt diese ganze Straße abschaufeln? Nö, aber einfach mal so... Einfach mal mitnehmen, vielleicht stoßen wir auf irgendwas. Ihr habt doch das andere Ende der Schaufel. Gibst du ihm jetzt einfach bitte die Schaufel? Danke. Ich vertraue ihm nicht. Alles gut, in der Zeit würde ich doch mal gucken, ob ich da vorne einen Kaffee bekomme. Du bleibst oder so, gleich. Ne? Hier, du bleibst hier. Gib mir ein... Es gibt Intimidation. Intimidation? Intimidation? Nö. Hard fail. Und die anderen sagen, na, also passt mal auf. Ich weiß eh nie, was ich euch hier noch irgendwie helfen könnte, ne? Also der Wagen steht hier. Wenn ihr noch irgendwas von mir braucht, ne? Ich guck mal, was da vorne in den Dorf so vor sich geht. Und er auf zieht sich einen Anorak an und gibt sich durch den Schnee. Er hat das Auto hier gelassen. Hat er die Schüssel hier gelassen? Ich hoffe. Hat er die Schlüssel da gelassen? In den Wagen scheint noch zu stecken. Gut. Ja, ich schaue immer so stichprobenartig hier und da einfach mal so ein bisschen, ob sich was ergibt. Also gut, gib mir einen. Auf, lass ich dich da würfeln. Library Use. gib mal einen Lackwurf. Oh boy. Ich habe eine 12 bei 65 Lack. Also. Muss auf jeden Fall nochmal durchlesen, wie Lack funktioniert. Aber sagen wir, das ist ein geschaffter Erfolg. Das ist gerade auch überlegen. Stoß so ein bisschen im Schnee rum und größere Probleme findest du, ein paar Sachen findest. Das erste, was du findest, scheint ein kaputter Schlitten zu sein. Und sonst tast du dich so ein bisschen weiter. Ab und zu findest du Steinfragmente, manchmal anscheinend Mensch gemacht, manchmal natürlich geformt. Aber ansonsten jetzt auf den ersten paar Metern scheint sonst nichts Besonderes zu sein. Fragmente. Fragmente? Hier, Frau Archäologin, ich schmeiße einzeln die Fragmente so. Ich versuche zu fangen. Oh wow, wirklich wissenschaftlich. Also gut, dann gib du mir einen Fangcheck. Einen Intelligenzcheck. Ja, schwer das Ganze einzuordnen. Es scheinen Gebäudefragmente zu sein. Allerdings so genau aus welcher Zeit und wie das irgendwie alles zusammenhängt, schwer für dich zu sein. Aber immerhin Gebäudefragmente ist nicht mein Fachgebiet. Vielleicht weißt du mehr. Gebäude, wo waren die? Ich gucke mir das mal an. Oh, ich guck auch mal. Okay. Ist das Intelligence? Es gibt auch Archäologie als Skill. Also das ist eine 6. Ja, aber das würde ich noch nicht als Archäologie bezeichnen. Das ist eine 6 auf eine 80 gewürfelt. Mhm. Kannst du so ein bisschen an, gehst nochmal zur Stelle zurück, legst so ein bisschen mehr von dem Fundament frei. Schätzt, dass das nicht länger her sein kann als ein paar hundert Jahre. Ist das so Steine, wie Leute Häuser bauen oder eher so massive Sachen, wie sie Festen bauen? Häuser. Fundament, ja? Also ich würde mal sagen, was auch immer hier gestanden hat, ist ein paar hundert Jahre maximal. Häuser, nichts Riesiges. Ist jetzt so das, was ich sehe. Hat das Fundament ein Kellerloch oder sowas? Gib mir eine. Ja, wir wahrscheinlich wieder ins Potenzcheck einfach. Nein! Können wir das da drumherum ein bisschen freilegen noch? Oder ist das schon komplett? Mal weiter. Ich behalte die Umgebung im Auge. Wie viel Zeit wollt ihr dafür investieren? Ja, wie viel Zeit hatten wir jetzt noch? Nicht. Wie viel Tageslicht haben wir noch? Ungefähr? Ich möchte darauf hinweisen, dass Hans-Achim Werner nicht gesagt hat, wann er wieder zurückkommt. Aber wir haben sein Auto. Wie viel Tageslicht haben wir noch ungefähr? Also das, was man Tageslicht nennt, kann hier oben. Bei dem Schneefall ist schwer einzuschätzen. Wenige Stunden vielleicht. Wollen wir uns eine halbe Stunde Zeit nehmen? Ist im Handschuhfach eine Taschenlampe? Ich würde mal ins Handschuhfach gucken. Okay. Guck's rein. Scheint tatsächlich eine drin zu sein. Dann also nehme ich Dynamo-Taschenlampe. So eine Dynamo-Taschenlampe. Geil. Dann lade ich die mal richtig ordentlich auf. Und dann würde ich einmal so da, wo ich das Fundament gefunden habe, so mal gucken, ob ich wirklich so den Umriss davon noch mitkriege und dann so ein bisschen quasi, ja, als wenn ich so auszerriere, so einen Mittelpunkt finden oder so und dann gucken, ob sich da irgendwas verbirgt. Ich würde mit dem Schaufelstück derweil weiter ein bisschen freilegen. Okay. Vorsichtig. Wann hast du den genau? Wann hast du den genau? Also ich würde auf jeden Fall mal gucken, wie groß dieses Ding ist. Also das der Grund okay. ist. Dann so 5 Minuten, aber siehst du nach ungefähr. Scheint eine relativ gewöhnliche Hausgröße zu sein. Warum sollte uns Robert hier hinschicken? Nun, ich schätze mal, dass wir auf der Suche nach einem Eingang in ein unterirdisches System sind. Die Flüssigkeit, die wir suchen, scheint ja gewisse Fähigkeiten zu verleihen. Es gibt in dieser Region viele Wildtiere. Das heißt, wenn sie oberirdisch zu finden wäre, wären die Auswirkungen der Flüssigkeit auf das Wildleben hier wahrscheinlich enorm. Schon mal vielleicht was von Wolpertinger gehört? Natürlich, aber noch nie eingesehen. Also schätze ich mal, suchen wir nach einem Eingang, einem Loch im Boden, irgendwas Dunkles, Enges, Nasses, also wenn diese, Kaltes. Wenn dieses Fundament damit zu tun hat, dann muss dieser Eingang ungefähr in diesem Bereich sein. Sondern dann zeige ich einmal so das Fundament entlang gehen und dann, wenn dann da drin. Und du die Seiten so ein bisschen freilegst, du dich mittlerweile umguckst nach irgendeiner Art Kellereingang. Erstmal nicht fündig wirst, bevor du mit einem Knacken von Holz einmal verstörst und eins deiner Beine jetzt anscheinend feststeckt. Ja! Was ist los? Mein Bein steckt fest. Ich schaue mir das Ganze mal an. Okay. Ich reiche ihm die Hand und möchte ihn rausziehen. Okay. Dann... ja, also... Es gelingt euch eigentlich ohne Probleme. So. Stütze dich ein bisschen mehr auf das andere Bein, ziehst den Fuß durch, verlierst beinahe deinen Schuh, aber dann kurze Zeit später hast du dein Bein wieder befreit. Na, scheint, als würden wir den Keller gefunden haben. Oder was auch immer hier drunter liegt. Leg das mal mit der Schaufel frei. Okay. Ich helfe ihm mit dem Brecheisen, mit dem ich die Kisten geöffnet habe. Okay. Guck so ein bisschen rein. Schaufe das Ganze frei. Öffnet die sehr, sehr morsche, hölzerne Falltür, die anscheinend unten in den Keller führt und sieht eine Treppe, die nach unten geht. Steigt sie nach unten und steht im Dunkeln. Da haben wir Taschenlampe. Wir haben diese Taschenlampe. Haben wir bloß eine Taschenlampe? Ja, aus einem Handschuh voll. War bei dem Überlebenszeug keine Taschenlampe dabei? Nee. Hast du nicht nachgefragt? Gib mir einen, obwohl doch, ich würde schon sagen. Gib mir einen Packing Survival Check. Ein Explorer Packing Check? Doch, doch schon. Ja, ich würde sagen, also eine weitere. Klack, klack, klack, klack, klack. Im Rollenspiel also, wollen sie alle immer die Aufziehdinger dabei haben, dabei sind die scheiße im realen Leben. Aber okay. Naja, also in dem Handschuhfach war halt eine Dynamo-Taschenlampe. Ah, echt? Deswegen. Ah, nicht schlecht. Also gut. Steigt in den Keller runter. Da rein. Seht, ein, zwei Kistenfässer, die da noch stehen, allerdings auch mittlerweile sehr, sehr mitgenommen. Und ansonsten seht ihr nur zwei Dinge an die Wände geschrieben, ansonsten ist der Keller komplett kahl. Was steht da? Er sieht alles, er hört alles. Der Gott im Berg. Klingt ziemlich katholisch. Nein. Es gibt nur einen Gott. Der lebt nicht im Berg. Klingt eigentlich. Vielleicht. Er sieht alles, er hört alles, der Gott im Berg. Wollen wir mal sehen? die gleiche Schrift. Sieht aus, als würde da was fehlen. Darf ich mal? Wie viel Platz ist da? Also ist das, eine Wand geschrieben? Da! Vielleicht so rum. Das eine ist so ein bisschen quer auf die eine Wand geschrieben und das andere auf die andere. Da drunter irgendwas? Das ist voll. Gib mir einen Spot-Hinting. Ja, das ist ein Erfolg. Ganz knapp ein Kürzschlag. Gib dem Mann eine Schere. Nee, lass ihn das mal reißen. Das hat mehr Flair. Flair. Ric Flair. Könnt ihm auch Jesus eine Sixpack besorgen. Woo! Ja, wow. Da drunter noch kleiner reingeritzt wissen. Aha. Okay. Dino und du wirst leben. Jetzt hört sich's katholisch an. Dino, du wirst leben? Ja, unter, er sieht alles, er hört alles. Der Gott im Berg. Unter der Gott im Berg? Hm. Mhm. Welche Sprache? Auf Deutsch? So Deutsch. Ich würde mich mal auf dem Boden ein wenig umschauen. Gibt es da irgendwelche Tongefäße oder so? Also oder? Wie gesagt, bis auf die Fässer und die Kisten ist der Raum komplett leer. Okay, ist in den Kisten und Fässern was drin? Die halten nur noch basal zusammen. Also ihr könnt durchgucken, die halten nichts mehr drin. Das auch, okay. Wenn nichts drin ist, dann ist egal. Scheint auch schon eine sehr lange Zeit hier zu sein. Ich habe ja, bevor ich an diese Universität gegangen bin, mich viel mit so Mythen und Legendenkram in Deutschland beschäftigt. Sind so, also die Phrase irgendwie der Gott im Berg oder so, habe ich das irgendwo irgendwie schon mal, das schon mal gehört? Hm. Ist hier drunter ein Hohlraum oder so? Ich trete mal fest auf, hat schon mal funktioniert. Gib mir ein Investigation gibt es auch noch. Einen Tritt-Hidden-Check. Investigation gibt es tatsächlich nicht. Gibt aber Spot-Hidden. Dann muss es wohl ein Spot-Hidden-Check sein. Ja, das aber ist sogar ein kritischer Erfolg. Okay. Guckst dich um, gehst so ein bisschen den Boden ab, versuchst da was zu finden, aber scheint nichts darunter zu geben. Also der Boden ist aus Pflasterstein, scheint ein massives Fundament zu sein. Hm. Gibt es an den Wänden irgendwelche Konstrukte, die auf Mechaniken hinweisen würden oder sowas? Kann man da so ein bisschen... Ja, gib mir auch noch einen Spot-In-Check. Most used skill ever! Ja, das ist halt Perception, ne? Das, aber ja, das müssen die mal ein bisschen diversifizieren. Schade, gerade nicht geschafft. Ja. Tastest so ein bisschen die Wände ab, hast an den Ritzen entlang, versuchst irgendwas zu finden, ein, zwei Metallhalterungen an den Wänden zu bewegen, aber nichts. Irgendeins, kann ich das nochmal sehen? Ja, ja. Ist da irgendwas was unterschiedlich geschrieben? Alles klar, gleiche Schrift. Die Schrift ist eingeritzt. Mhm. Gibt es Hinweise darauf, dass die Schrift ähnlich alt wie das Gebäude ist oder wesentlich jünger? Gib mir einen Intelligenz-Check. Das ist ein kritischer Erfolg. Hey, guckst dir das Ganze an, du siehst dieselben Altersspuren, die an dem Stein gewöhnlich sind, scheinen sich auch auf die Schrift übertragen zu haben. Ah, okay. Wer auch immer das hier geschrieben hat, könnte gut in diesem Gebäude gewohnt haben, als es damals gebaut wurde. Das heißt, dass es unwahrscheinlich ist, dass tatsächlich hier unter diesem Gebäude die Person oder die Personen, die hier gewohnt haben, auch tatsächlich die Bekanntschaft gemacht haben mit diesem Gott im Berg, sondern eher, dass sie ja ein außergewöhnliches Erlebnis hatten und sich mitteilen wollten und dass hier ihr Wohnsitz war. Leben ist falsch geschrieben. Leben ist tatsächlich. Leben ist groß geschrieben, obwohl es hätte klein sein müssen. Hm. Machen wir es hiermit deutschen Legasthenikern zu tun. Und wenn man es gesehen hat, war wirklich so, entweder ist es das Ding oder ist es ein richtiger Tabus. I don't know. Das ist ja kein Brief. Ja, das ist jetzt der einzige Hint, den wir folgen. Ich möchte gerne über das Wort Leben streichen. Wir suchen das Bernsteinzimmer gefunden. Jetzt kann ich sterben. Wir suchen einen Stamm von Alpenlegasthenikern. Ist wahrscheinlich durch Inzest entstanden. Aber vielleicht waren es wirklich Bauern, die das auf der Rand geschrieben haben. Bauern haben oft eine nicht ganz so gute Bildung. Außerdem, ja, das könnte sein. Die könnten Leben falsch schreiben. Also es sind ja mehrere Städte, zu denen wir gebracht werden sollen, ja? Ich würde sagen, es geht bald wieder, es wird bald wieder dunkel. Ich schlage vor, wir fahren zurück. Ja, ich denke auch. Wir sollten auf Hans warten und dann schauen wir mal, ob wir ihn suchen müssen, was ich nicht hoffe. Na gut. Lass uns zu Hans zurückgehen, ne? Zum Auto. Hans, zu Hans. Hans ist nicht beim Auto. Fede ist jetzt wieder da. Ich kann ihn raus. Okay. Ist raus und jetzt, was du siehst, dass quasi an dem Teil, wo es jetzt auch mittlerweile reinschneit, an der Falltür, klein in das Holster ein Symbol geritzt ist. Siehst eine Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, mit einem sichelförmigen Mond darin. Hey, das solltet ihr euch mal angucken. Dieses Emblem sieht sehr mysteriös aus. Ouroboros. Du, das ist besser. Ah, ja. Okay. Können wir genau. Aha. Habe ich das schon mal gesehen? Auf irgendwelchen... Also sagen wir so, das Symbol der Schlange, die sich in den eigenen Schwanz beißt, ist ein relativ weit verbreitetes Symbol. In der Formation allerdings noch nicht. Die Schlange, die sich selbst in den Schwanz beißt, ist ein sehr verbreitetes Symbol. Für Ewigkeit. Aber in dieser Form nicht. Da hast du recht, ich habe das noch nie gesehen mit diesem. Was soll das bedeuten? Ewige Nacht? Ist das ein Sichelmond? Was ist das für ein Mond war das? Ein Sichelmond, ja. Oder die Nacht ist der Schlüssel zum ewigen Leben? Wenn die Sichel im Inneren des Schlangensymbols ist? Keine Ahnung. Muselmann forever? Wer? Egal. Anaconda rules. Snake me to the moon. Er sieht alles, er hört alles, der Gott im Berg. Und eine Schlange? In Deutschland? Wo an der Tür ist das eingeritzt? Das ist quasi genau, wenn ihr gerade wieder nach oben geht, an diesem kleinen Holzstück, wo quasi die Falltür eingelassen ist. Ich verstehe nicht. Kann man das drücken? Natürlich. Ich möchte das Boxen. Serial Hugger. Wirkt das eingeritzte Symbol so, als würde es aus der gleichen Zeit kommen, wie die anderen eingeritzt, wie die andere eingeritzte Schrift? Ja, ist eingebrannt tatsächlich. Eingebrannt. Oh. Sind da drauf auch die ähnliche Abnutzungsspuren zu sehen? Scheint auch sehr alt zu sein. Okay. Könnten dieselben Leute hier eingeritzt haben. Muss aber nicht und sein. Dann eingebrannt. Eingebrannt. Entschuldige. Also wir haben bisher das hier. Mhm. Keine Spur davon hier. Das hier. Keine Spur davon hier. Ja, jetzt wissen wir doch zumindest schon mal, warum dieser Jungbrunnen in diesem Areal vermutet wird. Welches? Warum? Weil hier ein paar verrückte Hillbillies irgendwie eine Schlange und einen Mond angebetet haben? Ist es gerade schon spät? Sieht man den Mond bereits? Kann man erahnen, wo der Mond lang wandern wird? Schneit gerade sehr stark. Und der Himmel ist so bewölkt. Selbst wenn du ihn mittlerweile sehen könntest, aber kannst du ihn nicht sehen. Haben wir einen Kompass? Klar. Ich würde gerne auf diesen Kompass schauen und anhand dessen und einer Uhr, die wir hoffentlich auch dabei haben, feststellen, wo der Mond sich gerade befinden müsste. Was man tatsächlich kann. Mhm. Gib mir einen Intelligence-Check. Momo kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich habe meine 80 gewürfelt. Aber kann das einer von euch? Ich bin nicht bewandert. Das ist tatsächlich, dass der Kompass ein bisschen zu spinnen scheint. Zu spinnen? Hm. Kann sich nicht ganz darauf einigen, so im nordwestlichen Bereich, wo er genau hinzeigen möchte. Dieser Kompass ist kaputt. Warum haben wir so einen Scheiß dabei? Nordwesten, ja. Ich guck mal kurz aus der Falltür raus. Was liegt im Nordwesten? Das Dorf? Das liegt nördlich, vielleicht minimal westlich. Aber eigentlich... Das ist sehr geil. Aha! Also, grobe Richtung, aber könnte auch der Berg sein. Hm. Ich würde noch mal kurz runterklettern zu den Fässern gehen und sag mal so durch reinleuchten, so ob man, also ist da eine Flüssigkeit drin oder so, die jetzt unten irgendwie so raussackt oder verklebt ist oder irgendwie... Scheint sowas gewesen zu sein wie Kartoffeln oder so. Hm. Wie weit ist dieser Berg von uns entfernt? Im Nordwesten? 4-5 Kilometer. Vielleicht könnten wir doch morgen einmal schauen, was dort abgeht. Ja, wir sollten nach Hans Werner. Mhm. Hans Achim Werner suchen, meine ich. Das ist dein Doppelname. Hans Achim. Mit Bindestrich? Natürlich. Mhm. Den hört man. Bevor wir anfangen, eigenen Spuren nachzugehen, sollten wir erstmal alle Städten besuchen, von denen Robert schon, ja, die er für uns ausgesucht hat, dass wir sie sehen sollen. Das ist wahre Einheit. Warum hat, ja, okay, stimmt. Er muss wissen, dass es hier irgendetwas gab. Sonst hätte er uns hier nicht hingeschickt. Ich habe während meiner Forschungsarbeiten gewisse Erkenntnisse erlangt. Und zwar, ich habe versucht, Hirne zu stimulieren, um Leistungsfähigkeit zu steigern. Und ein paar meiner Patienten haben angefangen, wirres Zeug zu reden und haben mir von komischen Bildern erzählt, die sie gesehen haben. Ich dachte erst, das wäre bloß ein Nebeneffekt. Das ist ja nicht gerade ganz ungefährlich, was ich da gemacht habe. Aber die Erzählungen mancher meiner Patienten bezogen sich auf die gleichen Sachen. Also sie haben die gleichen Sachen gesehen. Zum Beispiel? Ich habe nicht wirklich verstanden, was sie gesagt haben. Es klang einfach wie wirres Gerede und die Bilder haben keinen Sinn ergeben. Sterne, Nacht, Wasser. Aber sie haben von den gleichen Sachen erzählt. Also ich möchte nur noch einmal betonen, auch wenn dieses Gekritzel da an der Wand für uns wie wirres Gekritzel aussehen mag, mag es einfach nur unsere Wahrnehmungskraft übersteigen. Ja, er sieht alles, er hört alles, der Gott im Berg dient und du wirst leben. Das sieht ziemlich eindeutig an. Eine Sekte? Vielleicht ist damit die Erde gemeint. Das Emblem dazu? Irgendeine vorchristliche Geschichte? Hier hat sie irgendwie so... Weiß nicht, ist bekannt sozusagen, gar hat es irgendwelchen heidnischen Hirtenkult gegeben oder sowas? Hab ich sowas schon mal gehört? Gib mir einen Geschichtscheck. Danke. Ist unter H zu finden, da. Ich würfel den einen auch gerne nochmal. Ist ein Success. Success. Legst du ein bisschen stark auf die Region ein und merkst, dir fällt nichts dazu ein, aber du weißt doch allgemein irgendwie nichts über diese spezielle Region. Hm. Tatsächlich bei deinem Wissensschatz auffallend nichts. Also es würde man ein schwarzes, also einem schwarzen Fleck begegnen auf einmal in der Landkarte, so. Lasst uns Hans finden und hier verschwinden und morgen zurückkommen. Den Weg nach Hause und in der Stube können wir uns dann weiter über die Bedeutung der Worte unterhalten. Vielleicht können wir rekonstruieren, wie diese Person was geschehen sein könnte, damit sie so etwas an eine Wand schreiben. Kritzen. Vielleicht weiß Hans auch ein bisschen mehr. Über die Region sicherlich, ja. Mehr als wir. Über dieses Zeichen. Sieht nicht gerade nach einem typischen deutschen Symbol aus. Das ist wahr. Es gibt doch gar keine Schlangen in Deutschland. Doch. Doch, schon. Ja. Oh, wusste ich keine gar nicht. Groß gefährlichen, wie man sie so aus den Nachrichten kennt, aber... Wie die Schlange aus den Nachrichten. Gut, dann gehen wir zum Dorf. Steigt aus der Grube hoch, guckt euch nochmal um. Wir fahren zum Dorf. Ja. Definitiv. Wer kann den Auto fahren? Ich kann das auch. Tretet auf den Wagen zu, öffnet die Tür. Schlüssel ist weg. Ich Idiot, hab den Schlüssel nicht mitgenommen, als... Ich hätte auch dran denken können. Ja. Verdammt. Okay, irgendwelche Spuren, die zum... Oh, fucking hell. Ja, jede Menge Spuren wahrscheinlich. Unsere, weil wir wie die Irren da rumgerannt sind. Ansonsten sind auch viele zugeschneit mittlerweile. Schneit wieder. Schneit konstant. Ja, dann gehen wir wohl zum Dorf. So viel dazu. Ja, wer würde denn irgendeinen Schlüssel wegmachen? Vielleicht die gleiche Person, die uns gestern Nacht beobachtet hat. Und die gleiche Person, die das Band überspielt hat. Oder vielleicht doch jemand ganz anderes. Hüllt euch dichter in die dick gefütterten Anoraks. Beginnt euren Weg durch die Landschaft zu machen. Etwas mehr als eine halbe Stunde dauert es noch, bevor ihr jetzt die Lichter der kleinen Stadt vor euch seht. Der Penner ist nie zu Fuß hier hingegangen. Niemals. Der Eingang befindet sich zwischen zwei verschneiten Hügeln, sodass nur eine kleine Passage bleibt. Zur linken steht ein hölzernes Ortsschild, das allerdings zu eingeschneit ist, um es zu lesen. Können wir das befreien? Tschüss. Lass mich ein ganz bisschen zurückfallen. Herr Doktor, kann ich Sie mal was fragen? Natürlich. Lass mich ein bisschen zurückfallen, dass wir so leicht aus der Hörweite sind. Dann gebe ich dir einen Revolver. Mit Ihrer persönlichen Geschichte gehe ich davon aus, dass Sie wissen, wie man mit sowas umgeht. Ich bin kein Meisterschütze, aber ich weiß, auf welchen Knopf ich drücken muss. Gut. Haben Sie auch ein bisschen Munition für mich? Gib dir 10 Schuss. Nun, Sie vermuten, dass dieser Penner niemals hierher gelaufen ist. Aber was wäre denn, wenn dieser Penner hier wohnt? In der Nähe, in der Gegend? Wenn er gar nicht von unten kommt, wo wir herkommen, sondern dass er von hier... Er hat gesagt, er will in diesem Dorf mal gucken, ob er was zu trinken bekommt. Ich meine nicht Hans, sondern denjenigen, der den Schlüssel geklaut haben könnte. Ach so, Hans ist niemals hierher gelaufen zum Dorf. Niemals. Niemals. Er hat gesagt, ich bin mal kurz weg. Wir sind jetzt schon eine halbe Stunde unterwegs. Vielleicht hat keiner Kaffee und er läuft von Tür zu Tür. Aber vielleicht denkt das... Einfach mal kurz dahin zu gehen, dafür ist diese Strecke viel zu lang. Super. Es ist natürlich großartig. Das Einzige, was wir bisher gefunden haben in dieser Gegend, ist das Gekritzel von eventuell Geistesgestörten. Und dann klopfen wir doch gleich mal in die nächste Haustür und fragen, ob wir hier irgendwo übernachten können. Dämonenbeschwöringen. Das ist ein Kurort. Was? Dämonenbeschwöringen? Eden. Oh Lord. Dann bist du jenseits von... Es klingt vielleicht ein bisschen verrückt. Aber nehmen wir mal an, es gibt diesen jungen Brunnen. Und nehmen wir auch einmal an, dass er die besagte Wirkung hat. Zellregeneration, dass man nicht mehr altert. Nehmen wir mal an, dass zum Beispiel diese Dorfbewohner diesen jungen Brunnen gefunden haben. Dann könnte man annehmen, dass sie gefährlich sind. Ich möchte... Gut, die Probe war zwar stark verschmutzt. Ich möchte aber trotzdem zitieren, das Zellwachstum ist mit dem eines Tumors zu vergleichen. Das rapide Wachstum führt zu einem unkontrollierten Energiebedarf und Hungergefühl der Betroffenen. Habe ich das richtig verstanden, dass es ein synthetisch hergestelltes Serum war, was den gleichen Effekt haben sollte wie der Jungbrunnen? Äußere Kühlung scheint eine verlangsamende Wirkung auf den Prozess zu haben. Ha. Klingt nach einem Vorteil für uns. Aber es ist von hier... Ich meine, Trevino hat von einem Brunnen gefaselt. Mhm. Also, gibt es in Texas sowas auch? Vielleicht, wenn das, was damals in diesem Gefängnis passiert ist, wirklich so verrückt war, wie anzunehmen ist, hat er angefangen, eigene Nachforschungen anzustellen. Trevino? Er wirkt nicht wie... jemand, der sowas tut, aber ich meine, nach dem, was wir wissen, scheint das schon ein sehr extremes Event gewesen zu sein. Oder es gibt so einen Jungbrunnen auch in Texas, das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Gut, gehen wir weiter in unser... Suchen wir Hand oder suchen wir Unterschlupf? Wir suchen Hans in einem Unterschlupf, würde ich sagen. Großartig. Sehr effizient. Ich habe immer das erste Haus, an das wir, an dem wir vorbeikommen. Wenn ich mir das angucke und dann die Scherben, die wir bei dem Fundament gefunden haben. Hm. Ist da eine Ähnlichkeit? Also, was ich dir sagen kann ist... Nein. Die Gebäude wirken auf den ersten Blick archaisch. Mischung aus dunkelgrauen Steinen und Holzhäusern erinnert fast an einen Kurort, wirken in dem Zwielicht allerdings weniger einladend. Spärlich verteilte Laternen werfen zusätzliches schummriges Licht auf die verschneiten Straßen. Licht brennt in einigen der Häuser und nur wenige verhüllte Gestalten sind draußen unterwegs. Siehst du, der Stein scheint ähnlich, kommt wahrscheinlich aus demselben Gebiet zumindest. Dann suchen wir mal ein Café, eine Kneipe, ein Wirtshaus. Okay. Bewegt euch beide durch die Stadt, 10 Minuten, 15 Minuten, scheint nicht besonders groß zu sein, aber durch den hohen Schnee anzukommen und einen Ort zu suchen, den ihr finden wollt, ist für den Moment ein wenig schwer. Das zweistöckige Holzgebäude steht allein auf einem kleinen Platz, spärlich von Laternen erleuchtet wird. Einige Spuren im frischen Schnee führen zu dem Haus und schließen sich langsam durch den fallenden Schnee. Kommt näher und näher, seht jetzt, dass auf der Tür Symbol einer Schlange ist. Selbst in den Schwanz beißt mit einem Mond darin. Tür knarzt, als ihr wollt reingehen. Erstmal nicht, die Tür knarzt gerade. Okay. Achso! durch euch, wie ihr reingeht. Ja. Ich gehe hinein. Tür knarzt, als ihr das Innere des Gasthauses betretet. Mehrere rechteckige Holztische sind spärlich besetzt von Gestalten, deren Gesichter meist im Schatten unter Hüten und ähnlichem liegen. In einem breiten Steinkamin prasselt Feuer an der hinteren Wand des Raumes, scheint allerdings bald davor zu sein, auszugehen. Eine große Bar aus dunklem Holz nimmt die linke Wand ein. Macht ein paar Schritte die knarzenden Treppen hoch und steht jetzt im gedimmten Licht des Raumes. Einige Köpfe wenden sich euch zu. Senken sich dann wieder. Sehen wir Hans-Achim Werner. Gib mir einen Spotting-Check. Ja, das ist eine sowas von kritischer Erfolg. Der ist sowas von superkritisch. Guckst dich um, die einzelnen Gestalten an. Immer wieder wird dein Blick erwidert. Unter den Hutkrempen oder den tiefen Schals, die die Leute tragen. Allerdings siehst du nicht, Hans-Achim. Die meisten Leute auch hier drin tatsächlich so dick noch angezogen. Viele. Vermummt. Echt Gespräche. Irgendwie so Fetzen. Irgendwie, egal ob das gerade laufende Gespräche sind oder so, hey, was ist das für eine. Oder irgendwie. Das ist das Prasseln des Feuers, ansonsten scheint es ziemlich still zu sein. Standen vor dem Gebäude Autos? Nein. In dem ganzen Dorf? Keine. Die Kleidung, die die Leute tragen. Hm. Heutig? Viele Mäntel, viele ein bisschen schwerere, schwerere Jackenmäntel. Bist du zu schätzen, würdest du sagen, schon veraltet, aber jetzt nicht unbedingt zu zeitspezifisch. Mhm. Also sie tragen jetzt nicht barock, aber, aber sind jetzt vielleicht auch nicht innerhalb von den letzten irgendwie 10 Jahren gekauft. Gibt's einen Tresen? Keine Puderperücken oder Schnürschuhe. Schnallenschuhe. Gibt's das ist ein, nicht Ludwig der 14. Gibt's irgendwie ein Tresen oder Personal, Servicekräfte? Siehst den großen Holztresen. Siehst dahinter einen Wirt stehen. Junger Mann, vielleicht Anfang 20. Sieh ihn an, erwidert vom Moment deinen Blick. Nickt dir einmal zu. Zur Seite fallenden Schopf blonden Haares. Ich drehe mich zu einem so, der Wirt scheint nicht so zu sein wie die anderen. Nicht so angezogen? Reserviert. Schweigsam? Alles. Ich von. Wird mal zum Wirt rübergehen. Mich auch. Servus. Guten Abend. Haben Sie Weißbier vom Fass, mein Herr? Aber natürlich. Wir sind in Deutschland hier. Hätte ich doch gerne einmal einen großen Pumpen. Dich einmal an, wägt sich zu einem Fässer im hinteren Teil des Raumes und füllt jetzt einen großen Stein auf. Schiebt es dir rüber. Dankeschön. Ja, dann die ganz schön tiefe Stimme für einen Anfang 20-Jährigen. Es treibt euch in diese Gegend, wenn man fragen darf. Besuch ist hier eher selten. Nun, ehrlich gesagt, hatten wir gar nicht vor, hierher zu kommen. Unser Auto ist liegen geblieben und unser Fahrer wollte sich hier in der Gegend einen Kaffee holen. Er ist nicht zurückgekommen und jetzt suchen wir ihn. Hm. Ich nehme an, ihr habt nicht oft besucht, des Wetters wegen? Nun, es gibt in der Gegend einige andere Städte, die öfter besucht sind. Aber wir mögen die Abgeschiedenheit. Und die Berge. Ach, ich bin neidisch. Ich würde auch gerne hier leben. Nun, ihr sprecht sehr gutes Deutsch. Ja, ich habe ein gutes Händchen für Sprachen. Hm. Dankeschön. Hör mal zu. Lass doch mal den Blick durch eure Runde wagen. Und für euch. Darf es ja was sein. Nein, danke. Nein, danke. Dann würde ich ihm gerne einmal Hans-Achim beschreiben. Und haben Sie diesen Mann gesehen zufällig? Oder an Ihrer Gäste vielleicht? Würde ich anderen sagen. Nun, wenn er hier in der Gegend etwas trinken möchte, müsste er hier durchgekommen sein. Allerdings kann ich mich nicht erinnern. Nun gut. Dann war er nicht hier. Es kann nicht lange her gewesen sein, dass er hier angekommen wäre. Und dann würde ich einmal so ein bisschen durch die Kneipe laufen und einfach mir so ein bisschen mal anschauen, was so an den Wänden hängt. Häufig hängen ja auch so Fotos, alte Bilder an den Kneipenwänden. Sie ist ein, zwei ausgestopfte Tiere, scheinbar Hirsche. Ähnliches siehst ansonsten ein paar größere Holzglasschränke, die mit Gläsern gefüllt sind und ähnliche. Ist ein weiteres Mal ein kleines Podest, auf dem dieses Symbol steht. Und ansonsten ein, zwei Bilder siehst du. Zeigen zum Beispiel Leute anscheinend nach dem Bau dieses Wirtshauses. Sind das alte Fotografien? Scheinen ziemlich alt zu sein. Okay. Würde ich mir die Gesichter gerne einprägen. Okay. Von den Leuten auf den Fotos. Es ist eine Runde fertig gemacht und setzt sich zurück in den Tresen. Die Kundschaft ist äußerst still. Ist das hier normal? Nun, in einem Ort wie dem hier hat man nicht besonders viel zu reden. Boyd sagte, die Leute schätzen ihre Abgeschiedenheit. Frag ihn nach der Schlange. Die meisten hier wissen, was sie übereinander wissen brauchen. Johann ist übrigens der Name. Gilbert. Herr Weber. Worüber habt ihr geredet? Er hat sich vorgestellt. Ah, deswegen habt ihr eure Namen gesagt. Mhm. Frag ihn nach der Schlange. Frag ihn doch selbst nach der Schlange. Sprichst du Englisch? Wie bitte? Was hat es mit diesem Schlangensymbol auf sich? Mit dem Sichelmond? Habe ich in dieser Kombination noch nie gesehen. Ein alter Aberglaube des Volks hier. Mittlerweile eigentlich. Ausgestorben, aber... Alte Sitten sterben langsam. Wie es aussieht, haben wir Zeit. Habt ihr nicht Lust, uns genauer zu erzählen, woher dieser Aberglaube kommt? Wahrscheinlich eine... Es gibt bestimmt ein paar Geschichten, die man sich hier abends am Kamin erzählt, den Jungen. Gib mir einen Persuasion-Check. Nope. Ich anderen sagen. Ich wäre zu jung, um die alten Geschichten zu kennen. Verstehe. Schade. Dann langweilen wir uns wohl doch einfach. Vielleicht überinterpretiere ich, aber eure Reaktion auf die Frage wirkte wie eine Mischung aus Genervtheit und... Nun, ich meine, ihr sagt, dass es ein alter Aberglaube ist, der zwar ausstirbt, wenn auch langsam, aber... Wie gesagt, vielleicht überinterpretiere ich eure Reaktion darauf, aber... Es scheint doch ein bisschen noch mehr dazu zu geben. Ihr überinterpretiert. Das denke ich auch. Warum sollte dieser junge Mann denn? Aus eurer Antwort, dass ich überinterpretiere. Sagt, euer Auto ist liegen geblieben, richtig? Ja. Als ihr ein Zimmer für die Nacht braucht, ich denke, morgen kann ich ein, zwei von den Jungs zusammentrommeln. Die können euch damit helfen. Ah, das wäre fantastisch. Gut, übernachten wir dann hier. Was bleibt uns anderes übrig? Greift unter den Tisch und zieht jetzt eine kleine zerknausche Packung Zigaretten hervor. Nein. Nimmt ein Streichholz. Unser toller einheimischer Fahrer doch tatsächlich die Straße nicht gefunden in dem Schnee und ist einfach... Die Frage ist, sollen wir ihn suchen? Sollte man einen Suchtrupp losschicken? Ich meine, ist der... Wo kann der hierhin verschwunden sein? Ja, eben. Vielleicht hat er den Weg zurückgemacht, den Berg runter? Er hat gesagt, er geht hierher. Warum sollte er wieder zurückgehen? Das macht bei dem Wetter und die Strecke, die wir hinter uns haben, zu Fuß überhaupt gar keinen Sinn. Vielleicht hat sich hier die Gesellschaft einer hübschen Dame angelacht. Aber du hast gesehen, wie er aussieht. Und Kinder. Warum sollte er nicht hier sein? Nun ja. Wann könnten wir die Zimmer beziehen? Die Sonne senkt sich. Sobald ihr wollt. Ein großes oder haben wir Einzelzimmer? Wir hätten zwei Zimmer. Zwei Personen. Sehr gut. Besser als zu viert. Nun, ich bin ziemlich erschöpft nach allem, was hier heute so passiert ist. Ich denke, ich werde mich auf eines der Zimmer zurückziehen und ein wenig in mein Reisejournal schreiben. Wenn sich noch jemand ein bisschen leichter Unterhaltung hingeben möchte, fühle er sich eingeladen. Ich fühle mich eingeladen. Nun, Frau Archäologin, dann sieht es wohl aus, als wenn wir das andere Zimmer teilen würden. So scheint es auszusehen. Ich kann Ihnen gerne noch etwas über die Steine erzählen, die ich in dem Fundament gefunden habe. Sind Sie auf einmal Steinprofi? Ich dachte, Sie machen nur Geschichte. Ja, in meinen Forschungen, wie der Doktor so sagte. Haben Sie Steine angeguckt? Durchaus auch, ja. Sind Sie Archäologe? Nun, nicht studiert, aber ich würde mich durchaus... als Hobby-Archäologe bezeichnen. Ich finde auch, Sie sind ein Arsch. Archäologe. Tja, wenigstens verstehe ich anscheinend mehr von Stein. Ich bin ja auch auf Tonscherben spezialisiert. Natürlich. Das ist ein sehr, sehr spezifisches Fachgebiet. Wie verdient man da Geld? Ich glaube, sie verkauft einfach ihre Tonarbeiten. Das ist das, was sie meint. Welche Tonarbeiten? Ich dachte, sie mag Scherben. Richtig. Ich setze Gefäße zusammen, die einmal gebrochen wurden. Verkaufen sie dann, genau. Nein, die sammle ich. Gibt es in der Bar irgendwo ein Bücherregal? Das klingt unlogisch. Nein. Okay. Ja, dann gebt euch jetzt nochmal so eine Runde. Aus diesen stechenden blauen Augen. Sehr. Zwei Schlüssel auf den Tresen legt. Zu euch rüber schiebt. Nehme ich mir ein und... Gut, vielleicht kommen wir ja später nochmal auf ein oder zwei oder fünf Bier runter. Lassen Sie mich zuerst gehen, dann ich mache mich fertig und ich lasse Sie rein, sobald ich bin umgezogen. Ich würde mich freuen, man hört so wenig in dieser Gegend von außerhalb. Das kenne ich. Alle kennen sich, alles hat man schon mal gehört. Zum meisten. Nein, ich... Sie könnten ja so lange sich die... Nein, ich werd gern der Arsch sein, den Sie so genannt haben und dann gehe ich hoch. Ich sagte Archäologe. Ja. Als ihr jetzt nach oben tretet, über die knarzende Holztreppe, seht ihr, dass oben ein Flur liegt, geht ein Stück runter und danach sind zwei Zimmer. Es gibt nur diese zwei Zimmer, ja? Ich würde mich auch im Flur nochmal umschauen und nach Fotos und ähnlichen Sachen an den Wänden suchen. Okay. Das genauer angucken. Sieht ein, zwei Gemälde, die anscheinend das Dorf zeigen in der Vergangenheit. Aber ansonsten noch nicht, keine weitere Dekoration. Ist eine Person erkennbar auf diesen Gemälden oder hauptsächlich nur so die Landschaft und in einem Stil, wo... Scheint Personen drauf zu sein. Kann man die Gesichter erkennen oder ist es so sehr grob gemalt? Nicht leicht, aber es ist möglich. Würde ich versuchen, ja, ein bisschen einzuprägen, aber dann vielleicht eine Skizze später machen. Ist die Urne irgendwo da drauf? Gib mir einen Spot hin-Check. Knapp drüber. Siehst du ihn zumindest nicht? Steht drauf, von wann das Bild ist? Das erste Gemälde ist von 1712. Und das zweite Gemälde ist von 1863. Das, wo das Dorf drauf ist? Ist auf beiden. Hm? Ist auf beiden. Achso. Also es ist nicht so ein, wie so eine Art... wie so eine Art Vogelperspektive, sondern es ist einfach so ein Bild in dem Dorf auf genau. Das Dorf. Im Dorf vor Häusern. Also. Unser Lieblingshaus mit dem gemütlichen Keller, ist das auf dem zweiten Bild drauf? Das wäre jetzt auch mal eine Frage gewesen. Aber ich, nachgucken. Ich weiß nicht, ob man das ausmachen kann. Ich finde, das so nee, zeigen quasi relativ lokalisierte Teile. Es sind immer ein paar Personen drauf, kleine Ausschnitte von ihnen. Irgendwo einer, der so war. Ab dem zweiten Bild. Nosferatu. Oder das Symbol irgendwo drauf. Gib mir einen Splinter. Können wir es nicht einfach... Ja, das ist sogar ein kritischer Erfolg. Ein besserer Erfolg. Ein hart Success. Ein harter Erfolg. Sie ist auf einem der Schilder anscheinend aus früheren Zeiten. In dem Dorf. Das Symbol. Aber anscheinend drauf gemalt. Auf das Schild oder auf das Bild? Auf das Schild. Und dann auf das Bild. Oben drüber nochmal. Hast du sie? Nein. Ich gehe ins Zimmer. Okay. Ich auch. Welches Zimmer wollt ihr nehmen? Ich nehme das linke. Dann nehmen wir das rechte. Okay. Da! Düdi, Düdi, Düdi. Steffen. Also gut. Sie jetzt die Zimmer betretet und die simple Einrichtung seht. Kleine Kofferkiste, ein, zwei Kommoden, zwei einfache Betten und jeweils zwei große Fenster, die nach draußen führen, die mit einem kleinen Riegel versperrt sind. Was euch gemütlich macht, eure Sachen wenig wegpackt, auf den Betten sieht, bereit, noch eine kurze Unterhaltung zu führen. Machen wir eine kurze Pause. Sind in 15 Minuten wieder da. Das bedeutet in diesem Fall 20:17 Uhr. 20 Uhr. Ja. Lass uns doch. Ist das ein Finnenfuck? Das ist ein Cthulhu. Wie ist der Charakter? Call. Was? Wie ist der Charakter nochmal? Thomas? Thomas, yes. Thomas. Ein Thomas. Telefax. Ein Telethomas. Teletubby. Meine Damen und Herren, ich vermelde an dieser Stelle folgende Abos. Keytaker. Die zum 15. Monat subscribed. 15? Wow, 15 Monate, Alter. Der Träger unseres ersten Merchs, Hacky 3, ja. Der den 8. Monat vorher macht. Yay! Ich finde diesen Namen immer noch so geil. Ich finde Sergeant Kex finde ich einfach immer noch super, der den 9. Monat voll macht. Jo! Dankeschön. Ich freue mich auch gerade sein. Asti Flaök. Ah. Der folgende Nachricht schreibt, und ein weiterer Monat mit guten Wochenendabschlüssen. Oh. Und den 18. Monat. Alter, zwei Babys! Eineinhalb, fuck. Ja. Und zum 4. Monat subscribed hat Copper OW oder Copper Au. Ich kann's gerne in den Chat schreiben, wie wir das aussprechen sollen. Very nice. Dankeschön. Und ich verlese jetzt ein kleines Gedicht. Denn Sofortabbruch 3000 hat uns einmal mehr 420 Euro gespendet und sagt... Rosen sind rot, Veilchen sind blau, Sofortabbruch 3000 gibt euch Bussi auf Bauchi. Ah. Das reimt sich sogar gar aus. Ebenfalls 420 Euro dagelassen hat uns Brechbert. Der schreibt, ah, endlich wieder Sonntag. Ich würde auch lieber Nadeln in Hirne bohren, aber man nimmt, was man kriegen kann. Sehr schön. Dankeschön. Danke dafür. Nice. Und wir sehen uns jetzt um 20 nach wahrscheinlich. Ja, 20 nach. Ja. Grandioso. Gut, nice. Bis dann. Dankeschön. Bis später. Bis gleich. Und da sind wir wieder. 15 Minuten sind um. Und deshalb machen wir jetzt mit Cthulhu weiter. Hey, darf ich an dieser Stelle nochmal auf dieses wundertolle Gewinnspiel aufmerksam machen? Schreibt jetzt in die Kommentare, ich will singen und ihr haltet eine Chance auf dieses wunderschöne Pen and Paper Rollenspiel. Wenn Sie diese Ansage nicht verstanden haben, drücken Sie die 1. Sorry. Also gut. Ihr nehmt Platz in euren Zimmern. Setzt euch auf die etwas abgenutzten, aber noch ganz gut in Schuss Betten. Spürt die Federdecken unter euch. Es wird vor euch immer noch ein, zwei Bilder an den Wänden. Zeigen ähnliche Dinge wie die vorherigen auch. Bergregionen. Ähnliches anscheinend. Die Umgebung um die Stadt hier. Außerdem, was neu ist, ist ein Bild eines Bergstollens. Anscheinend. Aha. So ein bisschen gehalten wird. Fast minenähnlich. Ein, zwei Männer, die davor stehen mit Spitzhacken. Da würde ich mir gerne eine Skizze machen, eine kleine Karte, wo das ungefähr in Relation zum Dorf liegen müsste, der Eingang zu dem Bergstollen. Okay. Du kannst dir generell den Bergstollen einprägen, aber du kannst nicht wirklich, also von der Fotografie ist wirklich extrem schwer zu sehen, wo das liegt. Ah, okay. Ich dachte, das wäre auf dem einen der Bilder, die das Dorf zeigen. Ist das ein Foto oder ein Gemälde? Das scheint ein Foto zu sein. Irgendjemand drauf, den man kennen müsste, wie zum Beispiel Johann? Gesichter sind relativ rußverschmiert. Du siehst allerdings, die Haare sind dunkel und Johanns Haare sind strahlend blond. Nun gut. Anscheinend haben wir hier eine heiße Spur, der wir folgen. Auch dieses Zimmer durchsuche ich. Nach irgendwelchen... weiß ich nicht, vielleicht ist es noch in der Wand oder... Okay, gib mir einen Spotting-Check. Nein. Ist kein Loch in der Wand. Siehst so ein bisschen um, guckst hinter die Bilder. Ja. So ein bisschen ab, tastest die Wände ab, siehst nichts. Guckst nochmal so probeweise aus den beiden Fenstern raus. Siehst da drunter den Schnee, der immer noch relativ hoch liegt. Vielleicht so Meter anderthalb. Seit dem zweiten Stock vielleicht so 4-5 Meter über dem Boden. Und, ich weiß, was du versuchst. Ich glaube, das ist nicht nötig. Ich glaube, es ist nötig, dass wir abwechselnd schlafen. Ja, absolut. Nach dem, was wir da, die Kritzeleien, die wir gefunden haben im Keller. Er sieht alles, er hört alles. Wenn das alles hier, dieses Dorf, das drumherum, das ist, was, von dem wir annehmen, dass es das ist, wird die Entität, mit der diese Leute in Verbindung stehen... Was? Die Entität, mit der diese Leute in Verbindung stehen? Der Gott im Berg. Ja, das sind ein paar verrückte Deutsche, die hier irgendwie eine alte Geschichte anbieten. Ich muss doch nicht gleich ein mystischer Gott sein. Kann doch irgendeine Sekte sein. Kann? Ja. Die Chance besteht, aber wir sind aus einem gewissen Grund hier. Und zwar... Weil hier irgendjemand eine Substanz gefunden hat, die irgendwie Gliedmaßen wachsen lässt und Dinge tut und so. Nun, das war ja bloß eine verdreckte Probe. Von einem Serum, das vielleicht hergestellt wurde aus etwas, was man hier finden kann. Almost. Der reine Effekt von diesem Etwas, was sie gefunden haben, den kennen wir gar nicht. Wie wäre es, wenn wir uns auf diese Flüssigkeit konzentrieren und nicht auf irgendeinen merkwürdigen Gott? Gut. Aber vielleicht ist es keine... Vielleicht ist es das Blut einer Entität? Vielleicht ist es der Jizz einer Entität, ich weiß es nicht. Ich gehe jetzt erstmal davon aus, dass es irgendwo eine Quelle mit ungewöhnlichem Wasser gibt. Oder irgendwas. Und nicht gleich. Ich weiß, das hier ist besorgniserregend. Aber warum müssen wir denn gleich an irgendeinen Gott? Also ich glaube daran, weil ich diesem wirren Gekritzel, auch wenn ich es nicht unbedingt verstehe, ich denke, da steckt Wahrheit hinter. Wahrheit, die unsere Vorstellungskraft womöglich übersteigt. Du bist Arzt. Neurologe. Ja. Wie gesagt, bei den Experimenten, die ich gemacht habe, es ist anzunehmen, dass es gewisse Dinge gibt, die wir mit unserer beschränkten Wahrnehmungskraft nicht wahrnehmen, die aber trotzdem da sind, real. Deswegen bin ich hier, weil ich daran glaube und weil ich quasi einen Beweis dafür gefunden habe. Weil ein paar jüdische Kinder, die Strom an ihr Gehirn bekommen haben, sagten, dass es Wasser und Dunkelheit gibt. Weil sie spezifisch, völlig unabhängig voneinander, denselben Unsinn geredet haben. Gleiche Sozialisierung? Auch Personen aus völlig unterschiedlichen Demografien. Ein Kind sagt das Gleiche wie ein alter Mann. Werkzeug, was ist das erste Wort, was dir einfällt? Hammer. Das Obst, was ist das erste, was dir einfällt? Apfel. Ja. Und? Du meinst, das ist nicht naheliegend? Nein. In jedem Fall können wir annehmen, dass die Leute hier gefährlich sind. Ja. Ob es an einer Flüssigkeit liegt oder einer Entität, sei mal dahingestellt, das bringt uns jetzt gerade sowieso nicht viel. Bleiben wir dabei, versuchen wir uns erstmal gegen die Leute zu verteidigen, statt gegen einen Gott. Gut. Ich denke, wenn wir dieses Wasser finden sollen, bleibt uns nicht viel anderes übrig, als zu kooperieren mit diesen Leuten. Und mit kooperieren meine ich, uns auf ihren Unsinn einzulassen. Wir werden sehen. Schläfst du zuerst? Ja. Gut. Kann ich noch ein paar Notizen machen? Ich würde gerne die Möbel in unserem Zimmer, also Schränke, Schubladen, durch mal so ein bisschen durchsuchen, so ob da vielleicht so, so heutzutage liegen ja in manchen Hotels im Nachttischschrank eine Bibel, ob da irgendwie Bücher liegen oder vielleicht sogar eine Schrift, die dem Aberglauben vielleicht irgendwie, irgendwas. Sie haben sich also entschieden, an den Gott im Berg zu glauben. Exakt. Herzlich willkommen bei der Gott im Berg. Guckst du dich so ein bisschen um, guckst du die einzelnen Schränke an, öffnest ein paar davon, öffnest die einzelnen Kommodenschubladen, guckst da rein. Aber findest kein Schriftstück oder ähnliches. Bevor du schlafen gehst. Mhm. Was stand da nochmal? Diene und du wirst leben? Ja. Was ist, wenn wir das wörtlich nehmen, so wörtlich wie es eben geht? Und mit leben meine ich in definitiv leben. Ja. Das war mein Gedanke auch dahinter. Also müssen wir dienen. Du willst ewig leben? Wenn das der Schlüssel für uns ist, dieses Jungbrunnenwasser zu entdecken, zu finden, mitzunehmen. Zu forschen. Die Möglichkeiten sind immens. Na gut, das ist doch etwas viel für einen Tag. Und so? Nein. Ich weiß, deren Episode nicht unterwegs. Ich würde noch mal ganz kurz auf den Flur gehen, leise. Weil die Bretter ja knarzen und einmal hörchen, ob ich jetzt, wo wir, die Fremden, quasi weg sind, ob sich jetzt unten irgendwie im Saal was tut, ob sich da jetzt irgendwie Gespräche regen oder jemand irgendwie sowas. Mhm. Gib mir einen Listen-Check. Nein. Hörst minimal gedämpfte Stimmen. Hörst ab und zu die Tür zuschlagen, ansonsten nichts. Das ist schon mal mehr als ein Fall. Dann gehe ich wieder rein. Schläft Madame schon? Ich habe die Gelegenheit auf jeden Fall genutzt, mich entsprechend umzuziehen und ins Bett zu legen. Danke. Und so legt ihr euch zur Ruhe. Sind das Etagenbetten? Nein, das sind zwei Betten, die nebeneinander stehen. Ein kleines Stück entfernt. In der Nacht überkommt euch ein extrem seltsames Gefühl. Es folgt euch bis in eure Träume, folgt euch in die paar luziden wachen Momente, die ihr habt über die Nacht, wenn ihr mal aus dem Schlaf gerüttelt werdet. Und es ist ein Gefühl von vielleicht jemandem in eurem Haus. Es ist ein Gefühl von Heimat und Verbundenheit, das allerdings von etwas Dunklem überschattet wird. Eine Art Sicherheit, die getrübt wird durch etwas. Ach, ihr schlaft ein bisschen unruhig, ihr beiden wechselt euch ab. Als du jetzt gerade wach in dem Moment hörst, wie Schritte auf dem Flur knarzen. Scheinbar nicht gewillt, sich irgendwie unkenntlich zu machen oder ähnliches. hörst mehrere Paare, das dritte, die über den Flur knarzen. Schritt, die gehen, laufen, laufen. Bevor sie jetzt ein Stück von eurem Zimmer entfernt anhalten. Ihr erwacht. Es ist ein lautes. Eure Tür gibt. Bäh. Bäh. Bäh. Was ist los? Ich gehe langsam zur Tür, ja? So viel wie möglich leise an die Tür zu drücken, damit ich höre, was im Außen gesprochen wird. Genau. Stuart Stimme wäre so. Herr Thomas, ich hätte da noch ein paar Fragen an Sie. Was für Fragen? Wer sind Sie? Es ist mitten in der Nacht. Vor Moment, Gerede vor der Tür, bevor er sagt. Immer dasselbe. Ich habe keine Zeit mehr für den Unfug. Und mit einem ohrenbetäubenden Brechen von Holz fliegt die Tür auf. Pff, knallt zur Seite rein. Sie ist davor, steht in ein Hemd gehüllt. Eine Hose, so ein Anorak leicht offen tragen. Du siehst Tätowierungen, die anscheinend unter dem Hemd hervorblitzen. Johann stehen. Langes Jagdgewehr in der Hand. Hinter ihm zwei weitere Männer, die tiefe Schals gehüllt, Hüte, die sie tief ins Gesicht gezogen haben und auch jeweils bewaffnet. Johann, was ist das hier? Janusel. Es ist simpel. So simpel, dass jetzt eine Hand nach dir ausstreckt, sie dir auf die Schulter legt, beginnt dich umzudrehen, deine Arme hinter deinen Rücken zu packen. So simpel, dass ich euren erlauchten Geist damit nicht überfordern möchte. Dass du jetzt spürst, wie dir hinter dem Rücken die Arme verbunden werden. Einer der Männer zu dir kommt, selbiges bei dir tut. Zwei Säcke über den Kopf gezogen werden. Geschultert werdet. Ich möchte mich wehren. Den Moment. Also, gib mir einen Stärkcheck. Doch nicht überinterpretiert, ha? 84. 88. 84. Von 50. Ich würde sagen, in dem Moment, wo sie weggehen wollen. Ja. Lass uns aber noch nicht die Waffe ziehen und zeigen. Zwei Schadenspunkte. Du beginnst dich zu wehren, versuchst mit dem Knie auszutreten nach einem der Männer, einen Ellbogen spürst, wie er sich dir in die Magengrube schlägt, mit einer Kraft, die für einen Moment auf deinen gesamten Körper zum Bewegen bringt. Du merkst, wie es dir hochkommt, wie du es gerade schaffst, deinen Mageninhalt unten zu halten, von der Kraft dieses Mannes. Ihr hört die Geräusche, was soll ich tun? Okay. Ich schreie laut. Was du sagst. Ich steck die Waffe weg. Er macht die Tür auf. Ich mach die Tür auf. Guten Abend, meine Herren. Also die beiden Männer, die anderen beiden geschultert haben, im Kopf, euch anguckt. Gibt es ein Problem? Extrem zuvorkommend. Warum nehmen Sie unsere Kameraden mit? Nun ja. Warum lassen wir es euch nicht einfach herausfinden? Sollen wir uns... Ich würde sagen, wir schließen uns ihnen an. Überraschend gehorsam. Das habe ich lange nicht mehr erlebt. Seid ihr sicher, dass ihr Deutscher seid? Ich bin Engländer. Mein Herr. Genau. Also dann, bewegt sich auf dich zu. Fängt an, dir die Arme hinterm Rücken zu verbinden. Das ist zwar nicht notwendig, aber nun gut. Jetzt habe ich einen Sack über den Kopf. Stellt sich für einen Moment vor dich. Ich jetzt an, so ein bisschen mit der Spannung von einem Raubtier in seinem Körper. Für einen Moment dich an. Für einen Moment zu dem Fenster. Geht sich langsam auf dich zuzubewegen. Distanz zwischen euch zu schließen. Ich mach nichts. Verbindet jetzt auch dir die Arme. Zieht dir auch einen Sack über den Kopf. Und auch ihr werdet geschultert. Scheinbar von derselben Person. Jetzt beginnt den Gang runter zu gehen. Ist der Körper ungewöhnlich warm? Also wird so vier aufeinander gesandwiched? Nein. Zwei und zwei. Ja. Ah, okay. Ich würde wirklich lieber selber laufen. Jetzt scheint die knarzende Treppe nach unten bewegt. Weiter geht's, sich eine Tür öffnet und ihr spürt, wie gegen eure spärlich angezogenen Körper die Kälte brandet. Fast brennt für einen Moment. Nach draußen getragen werde. 2 Minuten gehen um. 3, 4, 5. Kälte wird beißender und beißender. 6 Minuten. 7. 10 gehen rum. Als ihr jetzt so kurz hört, wie Worte gewechselt werden, eine weitere Tür anscheinend geöffnet wird, die einen weiteren Raum betretet. Lauft weiter, scheint euch eine Treppe nach unten zu bewegen, bevor euch ein Geruch entgegenschlägt. Ein extrem starker Geruch von getrocknetem Blut, leichter Verwesungsgeruch. Ihr getragen werdet. Getragen werde, eine weitere Tür sich öffnet und ihr jetzt ein weiteres Mal Kälte spürt, fast so kalt wie draußen. Werdet umgedreht, scheinbar von menschlichen Händen, aufgehangen. Ihr merkt, dass eure Füße anscheinend dann etwas befestigt sind, die jetzt kopfüber hängt. Dem anderen eine Tür geschlossen wird, sich ein Schlüssel im Schloss dreht. Für einen Moment kurze gedämpfte Worte draußen hört. Vor ihr scheinbar alleine seid. Guten Morgen. Ich verstehe nicht, was ist passiert. Wir sind in den Fängen einer Sekte. Nennen wir es so. Nun gut. Seid ihr nicht Neurologe? Wieso habt ihr das nicht kommen sehen? Ehrlich gesagt habe ich genau das kommen sehen. Ehrlich gesagt hat er das. Dann danke für die Nicht-Rückenstärkung an der Bar. Nun ja, ich dachte, es wäre vielleicht besser, wenn wir uns unter 4 bis 8 Augen unterhalten, anstatt mitten in der Bar zwischen all den Einheimischen. Hm. Gut. Ich denke, wir sollten abwarten, was sie mit uns vorhat. Es besteht natürlich auch die Chance, dass sie uns einfach nur umbringen wollen, weil sie uns loswerden. Habt ihr den Geruch riecht, bemerkt? Riecht nach Hans. Was? Jesus Christ. Oh Gott, er hat so recht. Wirklich? Ich versuche mal so probeweise die Fesseln. Wie fest ist das? Wie ernst ist das gemeint? Scheint schon ziemlich fest zu sein. Versuch trotzdem mal, mich daraus zu befreien. Gib mir einen Geschicklichkeitstipp. Dex. Hm. Das ist drunter. Hm. Ist deine Arme. Das ist ein bisschen zu den Seiten. Merkst, dass du es tatsächlich ein Stück schaffst. Du bist jetzt so halb raus. Sie haben uns nicht die Dings... Die Füße haben sie uns nicht gebunden. Doch. Ach so. Ihr hängt kopfüber. Ach ja, richtig, da war ja was. Und Sack haben wir auch noch drauf. Mhm. In dem Raum ist es kälter als vorher, ne? Mhm. Ist sehr, sehr kalt. Ist es also, als wenn so ein Loch in der Klippe irgendwo ist, wie so eine Art Loggia in dem Berg? Oder also es gibt keinen Windzug oder so. Okay. Mhm. Ich versuch's nochmal. Okay, nur geschicklich jetzt schon. Auch drunter. Okay. Ich schaff's jetzt knacken von deinen Händen, die eine Hand zu befreien. Hast du den Sack vom Kopf und was du siehst, sieht aus wie eine spärlich eingerichtete Kühlhalle. Mehrere große Schnee- und Eisblöcke, Boden verteilt in diese Kälte. An der Decke sind mehrere lange metallene Stangen angeschraubt. An einer davon hängt ihr, mit mehreren großen Haken. Und ihr seht, über den Raum verteilt hängen 1, 2 weitere Personen anscheinend relativ gefroren und jeweils mit Körperteilen, die fehlen. Erkenne ich die Kleidung von Hans-Achim Werner? Ja. Ich habe Hans-Achim Werner gefunden. Sieht so aus, als würden wir als Vorrat benutzt. Du hast dich losgemacht? Nahrungsquelle. Ich habe mich einigermaßen befreien können, ja. Kommst du an uns ran? Oh Gott. Ich habe eine Hand frei. Ich guck mal, wie hoch hängen wir? Nicht besonders hoch. Vielleicht insgesamt. Also euer Kopf ist noch ungefähr einen Meter beim Boden. Womit sind wir gefesselt? Ist das Kabelbinder oder Stoff? Band? Scheint Seil zu sein. Seil. So Tauseil oder Siseil? So Tau. Ich versuch mal... Ja, ich versuch mal, mich vom Haken zu lösen. Und zwar, warte mal, wie weit sind wir auseinander? Ungefähr einen Meter pro Person. Wer hängt neben mir? Nächster neben dir wäre... Ja, dann... Achtung, Herr Doktor, ich versuch mal was. Okay. Ich versuch mich rüber zu schwingen, mich an ihm festzuhalten und ihn dann als Widerstand zu benutzen, um meine Beine von dem Haken runterzukriegen. Zack. Okay. Aua. Gib mir... Nicht so grob. Ich würde vielleicht ein bisschen leiser sein. Noch ein Geschicklichkeitstipp. Jo, das ist sogar ein Hard Success. Du schwingst ein, zweimal hin und her. Hältst dich dann an ihm fest. Beginnst dich an ihm hochzuziehen. Greifst oben die Stange und schaffst es dann, deine Beine runterzuziehen. Und jetzt hänge ich sozusagen. Ja. Sehr schön gespielt. Ja, dann und landest du auf dem Boden, auf was mittlerweile eine gefrierende Pfütze von Blut ist. Und stehst du jetzt. Wären Sie so freundlich? Ja, natürlich. Mache ich mich los, komplett. Okay. Und befrei in der Reihenfolge ihn und sie. Okay. Gib mir alle einen Geschicklichkeitscheck, wie gut ihr runterkommt. Oh shit. Nope. Nice. Hard Success, yo. Harter Fail. 91 von 60. Also gut. Du hast auch gefailt. Ja. Ihr beide bekommt einen weiteren Schadenspunkt. Sie landet, du dir das Knie einmal anhaust und du dir den Knöchel ein wenig anhaust. Etwas grob. Man hätte mich fangen können. Für solche Abenteuer. Entschuldigung. Nun gut. So. Jetzt sind wir in der Höhle des Löwen. Ist das der Gott des Berges? Vielleicht ist er hier drin. Erstmal ein Schlachthaus, würde ich sagen. Leider, liegt irgendwo so eine Eisenstange rum? Die sind alle in die Decke montiert. Klamotten. Vielleicht sollten wir auch diese anderen zwei Personen, auch wenn sie schon... Ihr habt immer noch dieselben an die vorher. Ja, liegen hier welche? Ihnen wenigstens ein bisschen... Ja. Okay. Die einzigen Klamotten sind noch an den anderen Personen. Ist wahrscheinlich dann so ich gewähre mir gerade erstmal Selbstwürde. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Das wirkt auf mich unlogisch und nach Zeitverschwendung. Oscar. Gibt's in die Richtung, wo wir die... Die sind ja weggegangen. So, wie weit ist die Tür ungefähr entfernt? Euch jetzt? 2,5, vielleicht 3 Meter. Okay. Wie groß ist die Raum? Gibt es noch eine andere Tür? Nein. Ist Licht in einem anderen Raum an? Vielleicht so ein bisschen Türschlitz oder durch das Schlüsselloch. Und scheint Flackern zu geben, auf jeden Fall. Sind diese Haken festmontiert an diesen Eisenstangen oder sind die eingehängt? Die sind eingehängt. Das sind quasi so ein Doppelhaken. Könntest du mich kurz hochheben? Ich nehme diesen Haken mit. Mach ich dir eine Räuberleiter. Gelingt euch. Gut. Sind wir, ist es, also ist diese Kühlhalle, ist es wirklich wie eine Halle oder, weil, also diese 10 Minuten, die wir gegangen sind, wie hat sich das ungefähr angehört? Also sind wir im Dorf lang gegangen oder sind wir wirklich wie in so Katakomben runtergegangen oder? Gewinn Intelligenz-Check. Das ist, das ist eine 99. Ey, super. Tatsächlich auch sehr schwer einzuschätzen. Tatsächlich auch gerne versuchen, das zu rekapitulieren. Ich gucke mir erstmal die Wände an. Stein, Holz, irgendwas. Wie kann denn das sein? Gut, dann gib mir auch einen, aber weil er es schon probiert hat, der Schwert um meinen PC. Alles klar. Habe ich nicht geschafft. Wände, Stein, Holz. Stein. Wir sind im Berg. Grob behauen oder gemauert. Scheint gemauert zu sein. Ach so, wir sind, weiß ich noch nicht. Ja, deswegen. Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt. Aber ihr seid doch Steinexperte. Vielleicht schaut ihr einmal, ob das diese Steine sind, die ihr gefunden habt. Ja, es ist ein Mauerwerk. So, also selbst wenn es in dem Berg ist, wüsste ich jetzt nicht, ob wir im Berg sind, weil es gemauert ist. Naja, warum sollte jemand im Berg eine Mauer hochziehen? Weil er dumm ist? Dumm kam mir, die kam mir, ich kann vieles über diese Menschen sagen, aber dumm sind sie nicht. Wirken erschreckend mächtig. Wollen wir hier, die kommt bestimmt bald jemand zurück. Wollen wir einfach raus? Es gibt einen Ausgang hier. Ich will, entweder warten wir auf jemanden und überwältigen ihn dann. Demnach zu urteilen, wie stark diese Person ist, war die uns getragen hat, vielleicht habt ihr das auch gemerkt, ist das keine gute Idee? Mhm. Vielleicht sollten wir einfach verschwinden. Wir sollten die Mine finden, ja. Wir sollten hier raus und nach der Mine suchen. Da hängen ja zwei Personen. Eine davon ist Hans, die andere ist irgendein Franz. Ja, das scheint eine Frau zu sein tatsächlich. Aber die ist schon relativ gefroren. Gut, dann selbst wenn sie irgendwas hat, komme ich da nicht ran. Halt! Die Autoschlüssel. Die Autoschlüssel. Ich durchsuche Hans. Die wird Hans nicht haben. Weiß ich nicht. Die haben mir auch, die haben mir übrigens das hier nicht abgenommen. Das ist ja verstanden. Wow. Aha, wow. Ja, was geht? Hallo. Greifst du mir die Tasche? Keine Autoschlüssel bei dir. Verdammt. Warum sollte Hans den Autoschlüssel haben? Die haben Hans genauso ja, scheiße, ja, uns. Stimmt. Warum sollte Hans den Autoschlüssel haben? Dieser Autoschlüssel! Ich suche die Frau ab. Also versuchen wir uns hier rauszuschleichen. Und dann den Berg zu finden, um nach der Quelle ihrer Macht zu suchen. Warum? Ich würde hier lieber verschwinden. Ich habe keine Lust als, weiß ich nicht, Menü zu enden. Ich lausche mal kurz an der Tür. Höre ich noch Gespräche draußen? Gib mir einen Listen-Check. Ich meine, das Risiko gegessen zu werden, das denke ich. Muss jetzt 10. Also ist es ein... Aber was, wenn sie uns nicht essen wollen, sondern etwas... Was du hörst, ist ein beständiges... Also was auch immer da draußen ist, es hackt gerade auf wahrscheinlich Menschenfleisch ein. Kann ich ungefähr ausmachen, wie viel... Also es ist... Ich höre nur das, also eine Person, die halt... Oder Kong. Ist es mehr so ein Finger oder ist es mehr so ein... Er hat das Geräusch gerade gemacht. Ja. Also, ja gut. Also mindestens eine Person ist vor dieser Tür. Ja. Schießt auf den Kopf. Wenn wir schießen, hören sie uns. Dann müssen wir die Flucht einschlagen. Ich würde ungern von diesem Ort verschwinden. Denkt daran, weshalb wir überhaupt hierher gekommen sind. Dieses Dorf ist uns zahlenmäßig überlegen. Yep. Und sie wissen, dass wir wissen. Und sie möchten nicht, dass wir wissen. Kann ich auch versuchen, mir so einen Haken da runterzunehmen, so einen Flaschenhaken? Klar. Das schaffst du auch, ne? War eigentlich relativ ohne Problem. Wenn wir ihn von hinten... Am besten direkt... Wenn wir ihm direkt die Luftröhre durchbohren, wird er sich auch kaum bemerkbar machen können. Ein wenig vielleicht noch. Aber viel mehr als ein Röcheln wird da nicht mehr rauskommen. Ihr könntet auch versuchen, gleichzeitig beide Schlagadern zu durchdringen. Vielleicht ist der Blutverlust so schnell so groß, dass er das Bewusstsein verliert. Wie wäre es, wenn wir es einfach schnell machen? Okay, erstmal überhaupt. Die Tür. Ist sie abgeschlossen? Also... Das ist so eine Drehkühlkammertür. Abgeschlossen. Schon verschlossen. Hast du noch das Brecheisen? Klopfen und... Nein, ich habe es nicht in meiner Schlafanzugshose gehabt. Man weiß ja nie. Sonst. Aber du hast eine Knarre dabei. Vielleicht. Ja. Vielleicht klopfen wir und sobald er die Tür aufmacht, überwältigen wir ihn. So haben sie das im Film teilweise auch gemacht. Empfehlen. Vielleicht. Ja, fällt ihm was Besseres ein? Ich wusste gar nicht, dass du genug verdienst, um ins Kino zu gehen. Sagte die Frau, die ihre zusammengebauten Tonkrüge nicht mal verkauft. Ich höre das schon gar nicht mehr. Wenn wir die Tür aufkriegen und diesen Mann überwältigen, besteht die Chance, dass wir bemerkt werden und schnell flüchten müssen. Wir sollten uns jetzt auf jeden Fall einigen, wie unser weiteres Vorgehen aussehen sollte, damit wir dann auch wissen und schnell Entscheidungen treffen können. Naja, raus kommen wir hier ja anders nicht. Die Tür ist zu. Vielleicht finden wir ja einen Weg. Aber es ist doch viel wichtiger, was wir machen, sobald wir draußen sind. Ja, natürlich. Sind wir uns einig, dass wir dem Jungbrunnen noch weiter unsere Aufmerksamkeit schenken? Na gut. Nun ja, ich meine, selbst wenn wir es hier rausschaffen, wir sind auf einem Berg, um dem es unfassbar schneit. Wir haben einen Kompass, der nicht funktioniert und keine Karten. Wir haben nicht mal einen Kompass. Oder hast du einen in deinem Arsch? Haben wir vielleicht einen Kompass, der die ganze Nacht noch West gezeigt hat? Ja, wo ist der? Hattest du ihn in deiner Schlafanzughose? Also gut. Okay, in diesem Raum. Ja, fuck. Ja, gibt also kein anderer Ausgang. Keine Fenster, keine Lüftungsschächte. Wo kommt die kalte Luft her? Vom Eis. Wie kriegen wir Wie groß ist der Eisblock? Die meisten von denen sind ziemlich groß, so halber Meter mal halber Meter. Wie stabil sieht diese Tür aus? Es ist eine Holztür, aber sie ist verstärkt mit Metall. In welche Richtung geht die Tür auf? Scharniere sind auf eurer Seite. Wie stabil sehen diese Scharniere aus? Sind aus Metall? Scheinen allerdings schon ein bisschen älter zu sein. So, mit langen Bolzen anscheinend zwischen das Mauerwerk getrieben. Aber die Bolzen sehen noch ziemlich gut aus, sag ich mal. Geht, also ein paar Jahre haben wir auf jeden Fall. Oder? Oh, du hast deine Hände schon befreit. Schnell, mach uns alle los. Oder etwas in der Richtung. Nein, wir müssen... Oh, du hast eine Pistole dabei. Scheint ja Interesse zu haben, dass wir lange frisch bleiben. Ja, versuchen wir es. Alle zusammen? Um ihn zu stören. Und das kommt da rein und will uns eine verpassen. Also doch schießen. Gut, mit den Haken. Eine, ich kann damit nicht umgehen. Versteckt euch links und rechts. Ich auch nicht. Ich neben der Tür. Bin kein Fleischermeister. Ja, ja, das ist der Plan. Ja, gut. Ich bin Sandra. Okay, ich stelle mich... die Tür schwingt, also dahin, wo die Tür aufschwingt, stelle ich mich so ein bisschen versetzt, dass sie sozusagen... an mir vorbeischwingen würde, damit ich gleich sozusagen, sobald ich sichtbar werde, ihm... Ich stelle mich hinter die Tür, also wenn sie jetzt so aufgeht, dass sie in mich aufgeht, dass ich theoretisch die Tür einfach direkt in den reintreten könnte. Okay. Also stehst du hinter mir. Also ich dachte, dann stehe ich hinter dir, ja. Ja. Und dann Haken und dann Tür und dann... Reicht das vielleicht? Ich würde mich hinter die Tür stellen mit dem Schaufelstück in der Hand. Also, dass du natürlich mitgenommen hast. Du könntest... Stimmt, das hatte ich auch nicht in meiner Hose. Ich drauf gesessen. Schade. Du hast doch den Haken. Ich habe den Haken. Ja, wir haben zwei Haken. Achso. Ja. Ja, aber vielleicht nimmst du die einfach Okay. Mal. Okay. Das ist die einzige Möglichkeit. Du könntest dich auch ausziehen und in den Raum stellen. Das würde ihn vielleicht für eine Sekunde verwirren, die uns hilft, ihn zu töten. Das würde uns alle für eine Sekunde verwirren. Also. Nur eine Idee. Machen wir es. Das kann ich machen, wenn das nicht steht, was ihr gerade hier vorhabt. Aber dann also. Wird er mich auch nicht sehen, bevor er nicht die Tür aufmacht. So, laute Geräuschkulisse? Oder was ist der Plan? Ja, wir müssen Geräusche machen, die wir auch machen können, wenn wir noch geknebelt sind. Geknebelt waren wir ja nie. Nein. Aber wenn wir noch den Sack über... Einfach die älteste Trick der Welt. So tun sein, als wäre man krank. Okay. Eins, zwei. dann hört man... Ich spucke Blut! Moment. Stille. Alle auf einmal. Dann schwere Schritte, die ein paar Schritte den Flur runtertreten. Stehen bleiben. Sich abwenden und zurückgehen. Super, jetzt wurde seine Freunde. Ist er weiter weggegangen oder zurück zu seiner Beschäftigung? Mindestens check. Das ist ein kritischer Erfolg. Scheint zurück zu seiner Beschäftigung gegangen zu sein. Okay, gut. Okay, er holt noch nicht seine Freunde. Wir haben also noch einen zweiten Versuch. Gib immer den Haken. Wollen wir einfach an die Tür klopfen? Krieg ich den Haken so hinter das Scharnier geschoben? Also so, dass ich quasi, also stell mir das vor wie so ein S-Haken. Ja. So. Und ich den, also ob ich den quasi so, weil du sagst, das ist ja schon ein bisschen älter, sage ich mal. Ich das quasi so durchgeschoben bekommen, dass ich quasi von oben, also dass ich einmal den Bogen rumkriegen würde, dass ich es quasi... Willst du aushebeln? Ja. Also ich würde erstmal gucken, ob es locker wäre. Ziemlich gute Idee, ich helfe ihm dabei. Okay. Mit meinem Haken. Gib mir beide einen Geschicklichkeitscheck. Jo, das ist drunter. Ich mach weiter diese... ich bin nicht drunter. Das ist übertönt. Okay. Du bist so ein bisschen am oberen Scharnier zugange. Merkst, dass es schwieriger am unteren. So ein bisschen rein. Merkst, es löst sich langsam. Mit diesem Knirschen von Stein noch so kurz danach das eine Scharnier gelöst. Ich hab's auch noch nicht geschafft. Ich bin zu klein. Dann helfe ich ihm. Danke. Mach du es einfach. Ich halt die Tür fest, damit sie nicht nach innen geht. Der zweite Check. Also nach Cthulhu-Regeln. Ja. Also wenn jetzt was Schlimmes, wenn der nicht funktioniert, dann passiert was Schlimmes. Du machst das. Jo, ich mach das. 30 drunter. Das ist doch jedes Ding rein und ziehst auch hier das Scharnier raus, bevor die Tür jetzt kurz nach unten schlägt auf den Stein und so ein bisschen hängen bleibt. Geht's weiter? Aber ja. Ja? Okay. Langsam die Tür zur Seite stellen und auf ihn rauf. Vorher kurz durch einen Spalt schaffen und zu so gucken, ob er vielleicht in welche Richtung er schaut, wo er genau steht. Also, das machen wir als erstes. Mhm. Guckt raus auf einen steinernen Flur, der ungefähr 10 Meter weit läuft, ungefähr 3 Meter breit ist. Seht mehrere Türen, die davon abgehen und ungefähr am anderen Ende des Flurs ein großer Durchgang, aus dem Licht fällt. Ein, zwei Fackeln, die ansonsten noch über den Flur verteilt sind. Fackeln. Der Typ mit dem Fleisch und Messer ist nicht da. Der steht wahrscheinlich in irgendeinem anderen Raum. Okay. Dann wollen wir die Tür wieder einhängen, sobald wir draußen sind. Wie willst du das denn machen? Können wir sie eigentlich einfach hinstellen, damit es irgendwie so ungefähr so aussieht? Ja, ungefähr so. Ja, das können wir. Okay, Tür weg. So leicht. Versuchen wir uns dann da durchzudrücken. Ne? Das ist wahrscheinlich ein bisschen Stealth-Check. Oh. Oh boy. Oh boy. Tut mir leid. Oh, ich bin knapp. Es ist so knapp. Es ist so knapp. Dabei habe ich den Skill tatsächlich. Es ist so knapp. Es ist richtig knapp. 89. 87. 30. 95. Was ist mit euch? Ihr beginnt euch in den Flur zu bewegen. Gerade die Tür hinter euch lassen, als sie letzt bisschen quasi halb fällt, halb gegen den Türrahmen schlägt, einmal ein lautes Poltern gibt. Alle, schreckt euch für einen Moment. Tapst ein Stück in den Flur. Jetzt hört ihr das Geräusch. Stopp. Dann zwei, drei Schritte hört. Versuche ich schnell an die Biegung zu kommen von dem Gang. Es ist loszulaufen, als ihr jetzt seht, wie eine enorme Gestalt aus dem Zimmer tritt. sehe zuerst eine Hand, die sich so ein bisschen im Türrahmen festhält. Ich jung groß, der Mann, der raustritt. Ist bestimmt 2,10 Meter groß. Glatzköpfig. Glatt rasiertes Gesicht und wirkt irgendwie leicht aufgedunsen. Aber in seiner Position einfach enorm. Irgendwo zwischen stark Übergewicht und Muskel bepackt. So eine lange Fleischerschürze an, die mit Blut bespritzt ist, das daran fast schon runterläuft. Und während er geht, auf den Boden zwischen seinen Beinen tropft. Guckt euch für einen Moment an, sich jetzt so ein breites Grinsen in sein Gesicht setzt. Der von seiner Seite dieses lange Fleischerbeil zieht. Mich anguckt und sagt, hätten wir euch die Füße wohl doch abschneiden sollen. Ob jetzt ausziehen. Wäre schlauer gewesen. Gebt mir eure Geschicklichkeitswert. 60. 70. 40. 40. Macht mich nicht nach. Aber es ist sehr schwer, das nicht zu tun. Ich weiß. Jetzt gleich was wahrscheinlich ziemlich dumm ist, aber ich habe Panik. Du hast? Ja, 70. 70. Ja. Wir haben schon ziemlich lange für das Handy verloren, finde ich. 40. Dafür, dass wir immer so viel Shit durchleben. Ich auch. 40. Mhm. Ich aber mehr als ihr. Ich bin überrascht. Ich bin nur ein kleines Mädchen. Du bist ein schnelles kleines Mädchen. Ich bin 40 groß. Wie groß sind sie? 40. 40. Dein Name war? Adrian. Adrian. Adrian. Also gut, sich dieser enorme Berg von einem Mann auf dich zubewegt. Adrian, du bist als erster. Ich schieße mir den Kopf. Gib mir einen Angriff. Willst du wirklich auf seinen Kopf zählen? Dann erschwere ich dir um einen D10. Ja, ich habe gesagt, ich schieße mir den Kopf. Also schieße ich ihm in den Kopf. Gut. Geschafft. Alright. Zwei drunter. Wie viele D6 hat eine Waffe, also so eine Pistole? Ich glaube, das war eine 10. Das müsste eine 10 sein. Yeah, baby. 10. Ich gucke schnell noch. Kannst du rerollen? Nein. Wir sind nicht bei den Space Marines. Aber dass du jetzt den Revolver zielst, den Mann hältst, er hat noch diesen breiten Grinsen. Du mal abdrückst, die Kugel fliegt, ihm ein Stück vom Kiefer wegnimmt, Teil seines Gesichtes. Seht, wie der Mann für einen Moment kurz stoppt, vor sich weiter auf euch zubewegt. 4 habe ich gemacht. Mhm. Damit ist... Ja, hab ich. Marlon dran. Du bist da. Ich bin dran. Habe ich noch diesen Acken? Ja, sagen wir. Oder? Ich habe gerne wieder einen eingesammelt. Ich habe ihn nicht entgegengenommen. Ich habe ihn dir gegeben und du hast ihm, glaube ich, nichts zurückgegeben. Nee, stimmt. Du hast den eigenen gegeben, ne? Ich habe überhaupt gar keinen Haken genommen. Okay. Also, ich... kann ich eine Action halten? Nein. Wie weit ist der Typ weg? Jetzt gerade vielleicht noch 2-3 Meter. Okay, ich würde versuchen, ihm den Haken in den Hals zu rammen. Okay. Dann... Ganz unverhofft, natürlich. Benutzt er... versucht er ein Manöver dagegen zu setzen? Ich dachte, ich sterbe gleich im ersten Kampf. Oh, was muss ich denn mit Brawler? Der versucht, ne? Dich zu packen. Ich habe nicht geschafft. Ich nicht sehr gut mit Hacken. Haken. Du bist... Haken. Du änderst gerade deinen Akzent. Ja, ich bin ja auch natural russisch. 6,1%. Maren. Ist das ein Erfolg, als du auf ihn zuläufst, versuchst, Haken reinzurammen und der Mann einfach ohne hinzugucken, dich am Hals packt, zack, und jetzt beginnt sie hinter sich herzuschleifen, in der anderen Hand immer noch das Fleischermesser. Disgusting. Hilfe! Hilfe! Ich verstehe nicht, was sie sagt. Ich weiß nicht, was sie meint. Hilfe! Damit ist er auch dran. Legolas! Dich angreift dich einmal mit dem Messer an. Ich versuche auszuweichen. Okay. Und greif dich einmal mit dem Messer an. Ich versuche auszuweichen. Gegen dich ist das ein normaler Erfolg. Ja, hat er getroffen. Ja. Was muss ich für Ausweichen benutzen? Und gegen dich ist das auch ein normaler Erfolg. Half Dex ist 30. Ich kann nicht dodgen. bin, glaube ich, tot. So, dann kommst du 7 Schadenspunkte. Holy Moses! Der Mann einmal ausholt und dir in den Arm, in den du die Pistole hältst. Zankers Bein schlägt. Du siehst, wie es fast komplett durch dein Handgelenk dringt. Und deine Hand jetzt nur noch an Sehnen hängt. Sich einmal zu dir umdreht, das Messer nimmt, es dir einmal in den Oberschenkel schlägt. Das Messer ist bestimmt nicht steril. Und du 5 Schadenspunkte bekommst. Ja. Rausziel, so ein Grinsen auf euch zugeht, als ihr seht, wie langsam sein Gesicht anfängt, sich zu schließen. Wiederlehnen. Dann ist Gilbert da. Ich versuche ihm, ich ziehe meinen Revolver und versuche ihm in den Arm zu schießen, mit dem er unsere süße kleine Französin hält. Dann gib mir den Druckverstärker um einen WC. Oh boy! Ja! Ist ein guter Erfolg. Okay. Ich meine Schaden. Mein guter Erfolg wird kein 10. Okay. So, jetzt Waffe nimmst und pff, schießt, fast siehst, wie die Kugel den Lauf verlässt, dem Mann in die Schulter schlägt. Er für einen Moment zurückgeworfen wird, ein guter Teil seiner Schulter einfach raus explodiert. Du merkst, wie sie Kraft nachlässt und du jetzt auf den Boden fällst. Lauft! Und dann versuche ich an ihm vorbeizudarten. Dann draußen, den Gang runter. Ist an dem Mann vorbei, als er immer noch so ein bisschen beim Struggle reelt, sein Gesicht sich weiter schließt, sein Arm auch beginnt. Thomas, was ist mit zu tun? Ist irgendwo in meiner Nähe eine Fackel? Oder sind die erst am Gangende? Es gibt ein paar an dem Gang. Also du könntest wahrscheinlich eine erreichen. Dann würde ich gerne zu so einer Fackel jetten und mir die aus der Halterung grabbeln. Okay. Wie weit bin ich jetzt noch von ihm entfernt? 2 Meter vielleicht. Okay. Diese Substanz verlangsamt sich. Du hast nicht viel Zeit. Wenn es kalt ist. Und dann halte ich mir einfach die Fackel ins Gesicht. Hm. Scheint keinen Unterschied zu machen. Oh, das macht doch keinen Sinn, wenn das. Feuer ist heiß, Eis ist kalt. Feuer ist Kälte, Eis ist Kälte verlangsamt den Todesprozess dieser Substanz. Nein. Doch. Egal. Ja. Okay, also dann gut. Und dann, wenn das nichts bringt, dann renne ich Richtung Ausgang. Okay. Adrian, was willst du tun? Kampf, da liegt noch immer noch leicht der Revolver, obwohl die Hand fast komplett vom Strumpf getrennt ist. Aua. Ich renne auch, ich versuche auch an ihm vorbei zu machen. Okay. Okay, dann läufst an ihm vorbei. Steck aber die Hand aus, scheint aber immer noch zu sehr an den Pistolenschuss gelitten zu haben. Maren, was möchtest du tun? Ich versuche wegzurobben. Laufen kann ich ja wahrscheinlich nicht mehr. Okay. Mit dem Bein. Humpeln könntest du noch. Ja, dann humpel ich, so gut ich kann. So gut. Um wegzukommen. Dann in die Richtung, kommt jetzt fast am Ende des Flurs an. Und seht da eine große Treppe, die anscheinend nach oben geht. Sich jetzt umdreht und euch wütend hinterher stopft. Euch allerdings nicht ganz erreicht. Seht allerdings, dass seine Wunden sich weiter schließen und sein Gesicht langsam vollständig geheilt ist. Und damit ist Gilbert dran. Ich laufe die Treppe weiter hoch. Okay. Dann ist Thomas dran. Wer ist jetzt noch alles hinter mir? Also, hinter dir ist momentan noch Maren, weil sie langsam ist. Ich bin ja so schon langsam. Hä? Hä? Kann ich sie irgendwie einfach irgendwie an der Hand packen und einfach mit Richtung, erstmal Richtung Treppe ziehen? Hm. Dann würde ich das erstmal tun. Okay. Und just for good measure würde ich ihm noch die Fackel entgegenschmeißen. Okay. Vielleicht treffe ich ja seine Wunde. So, just. Einfach nur für Flavor. Okay. Du musst die Fackel, stützt sie, läuft weg. Adrian. Ja, ich laufe weiter. Hier hinterher. Also gut. Den Mann, wie er euch in dem Flur steht, einmal einfach nur dieses kehlige Lachen ausschnitt. Und wo wollt ihr hin? Dass ihr jetzt die weiteren Steinstufen nach oben lauft. Und euch jetzt oben in einem relativ kleinen Kirchenschiff wiederfindet. Seht, der Altar wurde anscheinend umgebaut, modifiziert, sodass er jetzt auch das große Schlangensymbol trägt. Einige Reihen an Bänken sind da, bevor es nach hinten zu einer großen Doppeltür geht, die da rausführt. Seht, es ist leicht angelehnt und der Eiswind von draußen fliegt also rein. Keine weiteren Personen in dem Kirchenschiff? Schauen wir mal. Gut. Dann würde ich weiter einfach laufen in Richtung der Tür. Okay. Die Tür auf, trittst jetzt mit den Füßen raus in den Schnee, spürst die Kälte, siehst nach oben, mittlerweile scheint es nicht mehr zu schneien und oben sind die Sterne und der Mond zu sehen. Sehr gut. Sind wir in der Stadt noch, in dem Dorf? Du siehst das Dorf ein Stück unter euch, quasi ein bisschen talwärts. Alles klar, dann würde ich erstmal Richtung Dorf laufen, ein bisschen gucken, ob der... Schlechter aufholt zu uns. Okay. Der Rest von euch, was möchtet ihr tun? Ich sehe mich um, ob ich den Stollen von dem, ob das hier irgendwo ist. Okay, gib ins Spot hin. fast, aber nein. Okay. Siehst du leider nicht, ist zu dunkel. Ja, dann ihm hinterher. Gibt's da, liegt da irgendwas rum, womit ich mir das Bein und ihm vielleicht den Arm verbinden könnte? Im Schnee draußen? Ach so, oder meinst du in der, ja, Schnee. Raum. Achso, ja, erstmal oben das Kirchenschiff ist relativ leer. Okay. Draußen steht jetzt vor der Tür, als ihr seht, wie der Mann die Stufen hinter euch hochkommt. Lauf mir noch ein Stück und dann helfe ich dir. Mhm. Okay, es schneit nicht mehr, das ist gut. Wenn wir davon ausgehen, dass dieser Stollen die Quelle ihrer Macht ist, müssen wir den finden. Das können wir am leichtesten, indem wir ihren Spuren folgen. Wenn wir einfach um das Dorf herumlaufen, werden wir früher oder später auf Fußspuren treffen, weil sie werden wahrscheinlich, vor allem bei nachts, häufiger diesen Ort besuchen. Gut. Mir ist es egal, ich muss hier irgendwo hin. Ich verblute und mir ist kalt. Gut. Laufen wir noch ein Stückchen, bis er aus der Sichtweite ist und dann kümmere ich mich um deine Hand. Halt dir eine Handvoll Schnee um die Wunde, dann verengst du die Gefäße, dann blutest du ein bisschen weniger. Gute Idee, das geht schnell. Ich mach das einfach auch mal auf mein Bein. Beide diesen brutalen Schmerz, als die Kälte an das rohe Fleisch tritt. Und bin noch ein Schaden. 50. Lauft und lauft durch den Schnee. Bis nach vorne merkt, wie eure Füße taub werden, wie ab und zu auf Steinsplitter tretet. Merkt den Schmerz, ab und zu fallt ihr hin, schabt euch die Knie daran auf, als ihr jetzt langsam wieder in die Nähe des Dorfes kommt. Seht, wie die Kirche hinter euch zurückbleibt, der man euch scheinbar nicht weiter folgt. Nicht raus in die Kälte. Okay, wollen wir uns erstmal irgendwo Klamotten klauen, bevor wir... zeig mal her. Und dann würde ich erstmal... da lang. Ich würde versuchen, den Druckverband zu improvisieren. Aus Stücken meiner Kleidung. Für den Druck, was könnte man da nehmen? Ein Stock. Haben wir irgendwo einen Stock? Es gibt vereinzelt Bäume, die da stehen. Tannen. Meinst du, ein Stock würde funktionieren? Ich habe noch diesen Haken. Das könntest du auf jeden Fall eine Art. Druckverband. Absolut nicht steril. Wir könnten halt diesen Das Haken. Ist jetzt mein kleinstes Problem. Ah, okay, ich versuch's. Und dann reiße ich mir Streifen von meiner Kleidung an für den Verband und suche nach einem geeigneten Stock, den man in die Wunde drücken könnte. Nein. Zweig. Dann versuche ich das anzubringen bei dir. Und auch bei dir. Gib mir einen Medizincheck. Erste Hilfe wird das bleiben. Naja, das ist Medizin. Es gibt beides. Ja, dann ist Medizin. Alles klar. Das erste ist ein guter Erfolg. Mhm. Und das zweite ist ein kritischer Erfolg. Ha! Okay. Mein Bein ist wieder ganz. Du merkst auf jeden Fall, dass während er das verbindet, das Ganze funktioniert für den Moment. Aber irgendwas muss damit gemacht werden, ansonsten wirst du wahrscheinlich auch kurz oder lang daran verbluten. Regenerieren wir irgendwelche HP? Dadurch nicht. Okay, erst wenn dein Bein verbunden wird, du auch immer noch den Schmerz merkst, Ja, aber wisst ihr, Wunden müssen irgendwie geschlossen werden. Ob das mit Feuer ist oder ob das mit Nadel und Faden ist, was auch immer, muss sich irgendwie darum kümmern. Hast du die Fackel noch? Die wäre hier, glaube ich, auch jetzt eh schon hops. Vom Wetter her. Es schneit nicht mehr. Aber es windet vielleicht auf dem Berg, wenn nicht so. Für. Abgesehen davon hast du sie dem Typ noch an die Brust geworfen. Ja, ich weiß, aber selbst wenn nicht, also... Ich habe meinen Arztkoffer im Auto liegen lassen. Wir könnten... Halbe Stunde. ...das Auto finden. Halbe Stunde. Das Auto, zu dem wir den Schlüssel auch nicht mehr haben. Halbe Stunde. Aber aufkriegen wir es ja. Eine halbe Stunde ist es von hier entfernt. Bis dahin bin ich verblutet. Kleidung haben wir dort auch noch. Lass uns doch einfach in das erste Haus. Straßenschuhe habe ich da noch. Besser als nichts. Ja. Das Auto. Wissen wir, in welcher Richtung das Auto liegt, wenn wir jetzt einen Blick auf das Dorf haben und wissen, aus welcher Richtung wir in das Dorf gekommen sind? Wir wissen, aus welcher Richtung in das Dorf gekommen sein. Ist allerdings auch, dass dahinter quasi komplette Schwärze ist. Hm. Also wir können versuchen, das Auto zu finden, das wird allerdings sehr schwer sein. Dann müssen wir in das erste Haus einbrechen und da die Leute überwältigen. Okay. Hoffen wir einfach, dass sie nicht schlafen, sondern irgendwo hier ihren komischen Ritualen oder so irgendwas machen, auf jeden Fall. Gut. Wollen wir hoffen, dass der Typ da kein Telefon hatte. Oder ne, an. Nein. Keine Brieftaube. So, treten näher zurück an das Dorf vor und seht einige Häuser, von denen zumindest, in denen momentan kein Licht brennt. Seht ihr einige kleinere hüttenähnliche Häuser und in der Ferne ein kleines Stück weiter in dem Dorf, aber immer noch relativ weit außerhalb, ein zweistöckiges, etwas größeres Gebäude. Das ist uns das erste kleine Haus, wo kein Licht brennt. Gut. Leise, wenn uns jemand sieht, laut. Ja, gut. Okay. Das zweistöckige war weiter weg und die kleineren, wo kein Licht brennt, waren... Also die sind alle relativ gleich weit entfernt. Dann nehmen wir das zweistöckige. Dann können wir auch wieder mal mehr Opportunitäten, etwas zu finden. Denke ich auch. Ja, genau, mehr Gelegenheiten auf Widerstand zu treffen. Stimmt auch. Dann aber nehmen wir das kleine. Licht ist doch genauso erloschen wie in den kleinen Häusern. Ja. Es ist spät in der Nacht. Erloschen des Lichtes ist halt nur ein Indiz. In einem Haus, wo mehr Leute wohnen, ist die Chance größer, dass zumindest eine Person dort ist. Wir gehen in ein kleines Haus. Die Chance ist auch größer, dass diese Leute, die sich dort befinden, Kinder sind. Die uns nicht viel anhaben können. Hm. Das weiß ich nicht. Der Typ war gerade auf jeden Fall nicht irgendwie... Das ist nicht normal. Das war nicht normal. Wir können auch noch später in ein größeres Haus gehen. Lass uns bitte sofort. Gut. Wir werden genug Sachen finden in einem kleinen Haus für uns. Also gut. Fliegt euch an eins der Häuser ran. Guckt durch die Fenster rein. Seht da drin nur Dunkelheit. Als ihr jetzt zur Tür kommt, rüttelt einmal, scheint verschlossen zu sein. Fenster sind aus Glas, ja. Haben wir noch einen Haken? Ich habe keine Haken. Ich habe einen Haken. Haben wir die Scheibe zertrümmert? Kriege ich den zwischen Tür und Rahmen? Mit ein bisschen Gewalt. Leiser Gewalt natürlich. Es gibt keine leise Gewalt. Nur Ninjas können leise Gewalt. Gewalt oder keine Gewalt. Ich würde das gerne leise versuchen. Also Geschicklichkeitscheck. Das ist sogar eine Hard Success. Ja. Du wächst den Haken so ein bisschen zwischen Tür und Rahmen. Versuchst sie aufzudrücken und mit einem morschen Knacken bricht quasi fast das Schloss so ein bisschen raus. Dann halte ich die Tür sofort fest, damit sie nicht durch den Wind irgendwie ins Haus schlägt. Okay. Öffnest sie langsam und siehst jetzt da drin einen einzelnen Raum, ein Bett, das hinten steht, zwei große Schränke, eine kleine Küchenzeile. Was du außerdem siehst, ist eine halb gefrorene, halb verweste Leiche im hinteren Teil des Ganzen. Wiegt sich ein bisschen näher drauf zu. Scheint eine Frau zu sein. Und sie hat einen Halsschnitt. Fehlen Körperteile? Nein. Hat sie irgendwie offene Wunden, wo ich... Also, wir waren ja möglicherweise Essen für jemanden. War diese Frau möglich... Ist diese Frau auch Essen für dem, die hier wohnt? Wenn, dann sieht man sie zumindest physisch nicht an. Okay. Ist brünett, vielleicht ungefähr 18 Jahre alt. Trägt immer noch ihre Klamotten. Aber ist mittlerweile, wie gesagt, halb daraus verwest. Also so ein Parterre-Haus, wir sind die einzigen Leute gerade drin. Ziehen wir die Tür wieder zu. Ja. Jetzt sieht man, findet man auch unsere Spuren. Das ist für uns genauso. Abgesehen von schnell. Lass uns hier versuchen, irgendwie was Warmes überzuwerfen. Ja, mach die Schränke auf. Schuhe. Okay. Gibt es einen Herd? Es gibt einen Herd, ja. Würde ich gerne nach einem Schürhaken oder sowas, etwas Ähnlichem suchen und den am Herd erhitzen. Der Herd ist nicht an, mit Sicherheit nicht. Aber vielleicht kann ich ihn einschalten. Ich meine, wir machen uns sichtbar, aber wir haben eine Blutspur hinter uns. Wir sind sichtbar. Ja, ja. Ich muss die Wunden kauterisieren. Siehst du Kamin in der Ecke, in dem immer noch Holz ist. Der Herd allerdings lässt sich nicht einschalten. Okay, dann... Wenn wir den Kamin jetzt anmachen, wissen sie auf jeden Fall. Also, das dauert auch zu lange. Dann verblutet ihr. Ja. Wir müssen dann schnell fragen, es ist eine Frau, ja, vielleicht hat die genäht, Achtung, ich bin sexistisch. Ich suche Nadel und Faden. Okay, gib mir Spotting-Check. Nein! Weil du die Nadel suchst. Kann ich ihm dabei helfen? Nadel im Fadenhaufen. Ich weiß, als Frau weiß ich vielleicht, wo man sowas versteckt. ja, wäre der zweite Versuch, ne? Wir wissen nicht mal, ob hier eine Frau wohnt. Hä? Da liegt eine Frau. Egal. Das könnte auch der Privatkühlschrank sein. Ach, jetzt wird es schlimmes Problem. Haben wir 82. Du weiter 5 Minuten, 6 Minuten, durchsuchst das ganze Haus, findet eine Menge an Frauenklamotten, aber ansonsten kein Nadel, kein Faden. Ist jetzt allerdings in der Ferne Hunde hört. Wir müssen weiter. Ja, gut, ziehen wir uns Klamotten an und auf und davon. Ja, ich wäre da, weiß ich nicht, eine Decke überwerfen oder irgendwas. Ja, irgendwie Mäntel im Schrank. Ja, gibt es. Meinetwegen zwei, drei Stück übereinander. Füße umwickeln mit irgendwas, notdürftig. Nein, das ganze Zeug über. Tretet jetzt wieder nach draußen. Sie seht, wie mehr Leben in das Dorf gekommen ist. Sie seht mehrere... scheinen taschenlampenartige Strahlen, die durch das Dorf gehen. Ihr hört ab und zu weiter das Bellen von Hunden, als ihr in der Ferne jetzt ein, zwei Personen seht, die welche an den Leinen haben. Haltet euch bloß gedeckt, als ihr... Den könnt ihr mal einen Spot hincheck geben. Jo. Ein... Wieso skill ich überhaupt irgendwas? Kritischer Erfolg. Dich umguckst, einfach nur Personen siehst, die in der Ferne aus den Häusern treten. Du allerdings siehst, dass eine der Personen Johann zu sein scheint, der aus einem der Häuser tritt. Ansonsten scheint sich ein Teil der Masse in Richtung der Kirche zu bewegen und ein anderer Teil im Dorf zu bleiben. Und allerdings scheint es nicht so viele Leute zu sein. Es gibt immer mal wieder Passagen, an denen niemand ist. Sind wir näher dran an der Kirche als die? Ah, mittlerweile nicht mehr. Okay. Ich fürchte, wir müssen zurück zur Kirche. Warum? Das schaffen wir nicht vor denen. Ich habe nochmal drüber nachgedacht und es ist nicht am wahrscheinlichsten, dass sie die Kirche da bauen, wo sie ihren Gott am ehesten huldigen können, also in der Nähe vom Herzen des Berges. Natürlich. Und dann? Wir müssen die Mine finden. Und wieso? Ihr verblutet. Ich muss nur ein vernünftiges Verbandszeug finden. Du redest hier von irgendeinem Scheißzeug, von dem wir nicht mal wissen, wie es funktioniert. Ja, wir sehen, dass es Wunden heilt. Gut, die Menschen scheinen Hunger auf andere Menschen zu bekommen. Aber bei dem demografischen Wandel, den wir momentan erleben und dem Bevölkerungswachstum, ist es nicht unbedingt ein Nachteil. Was erzählt ihr da? Die Leute sind gerade auf dem Weg in die Kirche. Lasst uns hinter diesem Haus verstecken. Ein bisschen abwarten. und dann sonst nochmal in dem großen Haus nachgucken. Weil jetzt vor der Leute, vor der Ihr Mas- bleibt hier. Warten wir doch lieber einfach, während Hunde unserer Blutspur folgen. Scheiße, hast du mir gesagt, dass du Johann gesehen hast? Nee, hab ich nicht gesagt. Fuck. Okay, vergiss es dann. Da habe ich nicht das nicht gesagt, was ich gerade gesagt habe. Schade. Wie lange wollen wir hier warten? Wir werden wirklich hoffen. Ich werde gar nicht warten. Ich suche jetzt die Quelle ihrer Macht. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, dann komme ich mit. Was bleibt mir anderes übrig? Wie willst du das? Wir können jetzt nicht zur Kirche gehen. Es wird nicht direkt in der Kirche sein, aber in der Nähe von der Kirche. Zumindest glaube ich das. Ja, aber wir können jetzt nicht auf die Straße zur Kirche gehen. Weil da kommen sie alle. Ist die Kirche auf offenem Feld oder eher im Wald? Vielleicht können wir sie umzirkeln. Und während sie eher in diesem Gebiet nach uns suchen, unserer Spur folgen, schaffen wir es vielleicht hinter sie zu kommen. Also du willst einmal ganz außenrum ums Dorf, dann zur Kirche. Ja. Ich gehe jetzt ins nächste Haus und suche verdammt nochmal Verbandszeug. Gut. Ich komme mit. Und in welches Häuser möchtest du? In das direkt daneben. Okay. Das wäre jetzt aber eins der größeren Häuser. Ja, Herrgott im Himmel. Ist es da auch dunkel? Ja. Gut. Die meisten Wunderbar. Häuser sind jetzt mittlerweile dunkel. Hast du noch diesen Haken? Ich nehme ihn dir. Ich hatte ja auch irgendwie einen. Egal. Ja, dann versuche ich das zu machen, was er versucht hat. Mit der Bescheid wirst du, ihr seid jetzt bei einer Gruppe von kleineren Häusern. Ihr habt das erste davon genommen. Es kommt ein großes Haus, wieder eine kleinere Gruppe von kleineren Häusern und dann das andere große Haus. Großes Haus da. Ja. Das Haus ist vielleicht 40, 50 Meter von euch entfernt. Ihr pirscht euch durch den Schnee, dass ihr jetzt dort ankommt und es auch hier schaffst, die Behände. Dieses hier scheint deutlich besser in Schuss zu sein. Hier schaffst du die Tür aufzuknacken. Schwingt nach innen. Tretet den Raum und seht zu eurer Rechten ein erloschener Kamin. Relativ große Kaminzeile. Davor ein großer Esstisch. Zur Linken scheint so ein halb abgeschotteter Raum weiterzugehen und zur Rechten ein weiterer Raum und dann führt eine Treppe nach oben. Ist der Kamin kalt? Nein. Ja, muss mal eben meine Wunde mit Schwarzpulver ausbrennen. Vielleicht das letzte bisschen Glut glimmt noch so. Das ist die leiseste Möglichkeit, Feuer zu machen. Dadurch allerdings auch, dass dieses Haus, als ihr das letzte Mal geguckt habt, noch nicht erloschen war, das Licht daran. Scheint jetzt in diesem Strom von Leuten, die ihre Häuser verlassen haben, bis jetzt. Gibt es hier auch einen Herd, also einen Elektroherd oder sowas? Es gibt einen Gasherd. Noch besser. Okay, Herr Doktor. Haben wir finden wir Alkohol in dem Haus? Ja. Ich gebe dir so ein... scheint Korn zu sein. Ich gebe dir so ein Tütenhandtuch, damit du drauf beißen kannst. Mhm. Trink mal erstmal einen ordentlichen Schluck, meine Freunde. Jeweils eine Flasche. Ich gebe meinen Resist Alkohol Poison Check. Und dann suche ich mir irgendein Stück Eisen. Ein Schürhaken für den Kamin zum Beispiel. Okay, findest du? Versuch den am Herz heiß zu machen. Ist auf eine gute Temperatur. Okay. Wie ist das bis jetzt der Vorste? Du hast so eine kleine Schaufel quasi gefunden. Hitzt sie, bis sie rot anfängt zu glühen. Ich suche Ibuprofen in der Zeit. Okay. Ist noch nicht erfunden. Dann werde ich als allererstes einmal mit Alkohol, das wird auch sehr wehtun. Ich bin höllisches Brennen, als jetzt diese Mischung aus halb rinnendem Blut und Alkohol runtertropft, sich so ein bisschen dickflüssig in Fäden zieht. Okay, das war das Intro, jetzt kommt der Hauptakt. Und dann fange ich an, eure Wunden zu kauterisieren. Ich werde mich... Wahrscheinlich. Ja, probably. Ich werde nicht meinen Schrei halten können. Einen weiteren Schadenspunkt. Mhm. Und auch du, als Flammen auf die Wunden gedrückt werden, zuerst heiß brennen, sich dann für einen Moment einfach anfühlen wie pure Kälte, bevor dieses Inferno des Schmerzes da rausgeht. Ist auch ein Schadenspunkt? Ja. Ja, ich habe noch einen, ne? Zwei. Nun gut, immerhin blutet es jetzt nicht mehr. Yay. Es sieht wirklich schrecklich aus. Ich würde mal das Bad aufsuchen. Gut, dass ich schon verheiratet bin. Wahrscheinlich ist das dieser Raum, der da so irgendwie halb abging oder so. Scheint tatsächlich nicht zu sein. Das Bad scheint oben zu liegen. Ich guck mal, ob ich im Bad noch was finde. Irgendwie in die Richtung. Und dann würde ich leise... Erstmal gucken, ob ich oben noch irgendwas höre. Gib mir Listen-Check. Of course I do. Das ist ein grandioser Hard Success. Ja. Ist ja mal um. Hörst nichts. Gehst in Richtung der Treppe. Ist auf der rechten Seite einmal in den Raum, in dem ein großer Schreibtisch und mehrere Schränke stehen. Bewegst dich die Treppe hoch. Siehst jetzt einen weiteren Flur, der lang geht. Der in der Tür endet. Zur rechten eine weitere Tür. Drückst die auf. Kommst in ein spärlich eingerichtetes Badezimmer. Rasierschaum steht da, ein Rasiermesser. Ähnliches ansonsten die Toilette. Ein kleiner Badezimmerschrank. Was finde ich in diesem Badezimmerschrank? Toilettenpapier. Geil. Okay. Okay. Nichts anderes? Papier, Zahnbürste, Zahnpasta, Seife. Painkiller, nix. Nichts in die Richtung tatsächlich. Okay. Ist das so eine, ist das so eine geile alte Rasier, so eine Barbier-Rasierklinge? Hm. Geil, nehme ich mit. Okay. Siehst, als du darauf guckst, ein kleines Symbol da drauf. Ah, eine Schlange? Nein. Das... Zwei Schwerter. Ein. Was sehe ich da? Sichelmond? Das Zeichen von Zwillingtöpfe? Mhm. WMF-Messer? Nein. Just do it. Jesus. Möchtest du es dem Publikum zeigen und wir halten unsere Augen? Ich glaube, ich darf es dem Publikum nicht zeigen. Doch, darf man, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, man darf es benennen. Ist aber das, was ich... Habe ich jetzt gesagt? Ich selber so, also wenn wir das nicht zeigen dürfen, dann werden wir große Probleme haben. Das sind ja noch ein Truckload oder es sind, ich brauche es nicht sagen, ich kann, es sind zwei Sigrun. Heidenei. Zwei S-Runen. Ah. Das, hier, die S ist aus Kiss. Ah. Es ist das Zeichen der S. Ich guck's mir so zwei Sekunden argwöhnisch an. Ja, muten, man muss nehmen, was da ist. Dann tapp ich das an und steck's mir in die Hemdtasche. Okay. Soll danach wieder runtergehen? Ich würde einmal kurz durch, an dieser anderen Tür einmal kurz da horchen, ob da irgendwie, also ob jemand schlafen höre oder irgendwas. Keine Geräusche. Ich kann hier schlafen. Ist die Klinge rostig? Oder ist, also sieht die gut aus? Sieht gut aus. Ist gut im Stand, oder? Oh, wer auch immer hier ist, ist ein richtiger Abschaummensch. Gut. So wie die uns Bein und Arm abgesäbelt haben. Fast. Und da zieht Hände die Grenze. Also sorry. Also. Alter, okay. Okay. So, Digga, das sind so Needs, so, aber eine SS-Rasierer haben. Das musst du nicht machen, das willst du machen. Ja, halt wirklich. Verstehe schon. So. Ja. Dann würde ich erstmal wieder runtergehen. Und den anderen. Also. Ich habe im Bad leider nichts gefunden, außer ein kleines Messerchen. Mhm. Was offensichtlich einem SS-Offizier gehört hat. Ich möchte in der Küche nach Messern gucken. Küchenmesser findest du. Es gibt einen Raum oben, den habe ich jetzt noch nicht angeguckt, weil wollte ich jetzt nicht alleine machen. Und einen großen Büroraum mit Schränken und einem großen Schreibtisch. Also die Frage ist, ob es jetzt lohnt, noch irgendwie zu recherchieren oder ob wir möglicherweise schon alles wissen, was wir brauchen. Das machen wir jetzt. Okay, fassen wir mal kurz zusammen. Sie denken wahrscheinlich, dass wir einfach nur Futter ist, was versucht wegzukommen, weil wir Angst haben, davon gefressen zu werden. Aber eigentlich wollen wir den Jungenbrunnen finden. Ich denke, die Mine wird einer der Orte sein, wo sie uns am wenigsten erwarten. Und wenn wir es schaffen, irgendwie unbemerkt dahin zu kommen, sind wir da vielleicht sogar am sichersten. Und unserem Ziel, weshalb wir hier überhaupt hergekommen sind, eventuell am nächsten. Okay, der Typ, der hier wohnt, war Militäroffizier, ja? Mhm. Hat er sowas wie eine Karte? Hat er Karten, Umgebungskarten? Dann schnell. Der Schreibtischraum. Dann Speer hält hier unten. Ich kann gut suchen. Du solltest dich vielleicht lieber hinlegen, die Ruhe gönnen und lauschen auf das, was draußen passiert. Du lauschen, wenn ich liege. Dann lausche ich und du suchst, aber wenn du ohnmächtig wirst, können wir dich nicht mitschleppen. Ich versuche, mein Bein möglichst zu entlasten. Ich hüpfe auf dem anderen Bein. Finde ich in der Garderobe irgendwie auch so eine kleine Taschenlampe? Wollt ihr euch jetzt alle umgucken, was ihr findet? Ich würde jetzt erstmal gucken, weil wenn wir jetzt in den Büroraum gehen, um halt irgendwie nach Karten zu suchen oder so, würde ich halt ungern Licht machen wollen. Okay. Ungern was? Ungern Licht machen wollen. Gib mir einen Spotty-Check. Ein Spotty? Spotty. Spotty. This is a success. Mhm. Findest keine Taschenlampe, aber du findest Streichhölzer und sowas. Okay. Es ist wenig. Ein, zwei Feuerzeuge. Aber es ist immer noch besser als ein Oberlicht. Okay. Hier ist ein bisschen hier Feuerzeug. Schön. Dann würde ich sagen, lass uns vorsichtig um im Büro umgucken. Mhm. Ich bleib hier unten und wir brauchen auch schon nach draußen. Wir brauchen da oben jemanden, der... Wir brauchen da oben jemanden, der... Der sich mit dem alten Scheiß auskennt. Also Karten lesen kann ich. Nein. Du meinst Archäologie? Nein. So, Medizin. Nein. Alter Scheiß. Ist du Nazi-Kram. Entschuldigung. Wir haben zwei Deutsche anwesend? Nein. Einen. Peter, meinst du, ist es jetzt nicht Zeit? Ich bleib hier und halt Ausschau. Du gehst hoch, Peter. Ich schau mal, ob ich ein, zwei Verstecker ausfindig machen kann. Scheiße, er ist doch noch Peter. Ich hab nicht so einen Witz. Ja, wollt Peter. Willst du in den Büroraum, der quasi immer noch im Erdgeschoss ist, oder wollt ihr oben an die andere Tür, die im Obergeschoss ist? Nee, ich würde auf jeden Fall unten hier in dem, also hier das Büro ist nicht oben, das ist übrigens hier. Da würde ich suchen gehen. Okay, du willst nach oben gehen? Mhm. Okay. Ich tue auch im Büro. Du trittst nach oben, das Treppe hoch, kommst zu der Tür an. Öffnest sie, zündest eins von den Streichhölzern und siehst jetzt einen Raum, in dem an der einen Seite eine gut gepflegte Uniform hängt. Ist gleichzeitig weiter vorne ist ein Tisch, auf dem mehrere kleinere Insignia und Orden ausgebreitet sind und in der Mitte aufgebahrt, daneben so ein kleines Büchlein, liegt ein Dolch. Ich würde mir das Büchlein mal genauer anschauen. Okay. Das guckt euch unten im Büro um, sucht die einzelnen Scherben, findet unter anderem einen Brief. So. Und ein Buch. Ich möchte das Buch vorlesen, bitte. Das ist der Deutsch. Das müssen Briefe sein. Achso, das ist der Brief? Nein, das ist der Brief. Das Büchlein. Okay. Das Büchlein kannst du nicht lesen, es ist nur ein Bild. Meine Ehre heißt Treue, steht auf dem Dolch eingraviert. Ich wusste es. Mhm. Ich würde gerne in dieses Buch hineingucken. Okay. Das ist ein Vorfahrenregister. Von? Johann. Johann Fischer. Ich würde gerne in dieses Buch hinein kacken. Ich auch. Du glaubst, wenn du drückst, geht die Wunde wieder auf. Verdammt. Das war es wert. Oh boy. Willst du vorlesen? Ich muss einmal kurz, ich muss tatsächlich fragen, so darf man das im Zuge eines, darf man das sagen? Ja, eigentlich? Das ist glaube ich das Einzige, was du nicht zeigen darfst, eine Hakenkreuz. Ne, zeigen will ich es nicht, aber einfach damit ich, okay. Mein lieber Johann, wenn dich dieses Schreiben erreicht, bist du wahrscheinlich schon kurz vor deiner Reise. Erika hat mir von dem Unterfangen berichtet und es klingt wahrlich wundervoll. Stell es dir nur einmal vor. Unsterblichkeit. Mit der Lanze und dem Geheimnis ewiger Jugend wird der Führer ein Gott sein. Dir könnte ein wenig Jugend wenigstens auch nicht schaden, alter Freund, aber genug des Spaßes. Ich wünsche dir viel Erfolg auf diesem Weg. Heil Hitler, Stefan. Bitte. Also ist Hitler nicht tot? Der Brief ist von 1942. Erstmal geht es hier nur um Stefan und Johann. Finde ich irgendwelche Auffälligkeiten in diesem Vorfahrenregister? Nein, scheint einfach nur ein gut gepflegtes Buch zu sein. Alle Vorfahren. Wir haben uns umbenannt in Fischer, als wir dachten, Fische sind cooler. Erstmal hießen sie Fischler. Hatte dieser Fleischberg in der Kirche irgendeine Ähnlichkeit mit dem Führer? Ja, er hat einen kleinen Bart und hat das R gerollt. Und einen fiesen Seitenscheitel. Er hat einen Glatzkopf. Ich schnappe mir den Dolch und das Buch und stoße dann zu euch dazu. Was steht in dem Buch? Okay, es scheint Johann zu gehören, nach dem, was wir hier bisher herausgefunden haben. Da ist etwas in dem Berg. Ich habe es gesehen. Zumindest eine Silhouette. Es ist größer als wir, schlanker, irgendwie unförmig. Mein Kopf schmerzt, wenn ich darüber nachdenke. Ich glaube, es hat mich angesehen. Zu viele Augen. Die Leute hier haben recht. Da ist etwas in dem Berg. Haben sie auch recht mit dem Rest? Und ein weiterer Abschnitt, der Eintrag muss später geschrieben worden sein. Gott hat zu mir gesprochen. Ich war ein weiteres Mal da und er hat zu mir gesprochen. Friedrich, Gunther, alle anderen sind tot. Geschlachtet von diesen Menschen hier. Ich bin noch da. Ich bin auserwählt, hat er gesagt. Auserwählt, den Berg zu beschützen. Auserwählt, die Leute hier zu führen. Auserwählt, sie von seinem Berg fernzuhalten. Er hat meinen Dolch gesegnet und ich halte einmal den Dolch hoch. Er hat meinen Dolch gesegnet und er hat mir von der Zukunft erzählt. Wir werden verlieren. Es tut mir leid, mein Führer. Stefan, Sibylle. Doch ich kehre nicht zurück zu etwas. Nicht zurück. Etwas Größeres hält mich hier. Ach du Scheiße. Also hat er seinen Freund verraten, seinen... Und seine Frau. Ich gucke mal. Um hier zu bleiben und zu dienen. Ist Sibylle seine Frau? Ja. Das muss er während des Zweiten Weltkriegs geschrieben haben, offensichtlich. Hat er Kinder? Also hat er sich aufgeschwungen zum Anführer dieser Sekte. Aber was du da drin siehst, ist, dass er 1942 mindestens 45 Jahre alt gewesen sein muss. Ja, deswegen auch ein bisschen Jugend. Wir haben jetzt 21 Jahre später. Ich weiß. Ich weiß. Der Alkohol. Ich würde nicht... Meine, gibt es diesen Jungbrunnen tatsächlich nicht? Erzählen Sie mir etwas Neues. Ich zeige dir dieses Buch, aber ich werde nicht zur Kamera umdrehen. Naja, gut. Er wurde auserwählt zum Anführer dieses Dorfes von dem Wesen, was im Berg lebt. Auserwählt, Leute fernzuhalten von dem Berg. Vielleicht... Ich denke, wir sollten dieses Wesen aufsuchen. wenn wir eine Chance haben, hier lebend rauszukommen, dann nicht ohne die Macht dieser göttlichen Kreatur. Keine Karte gefunden. Ich wollte euch erstmal das Buch hier zeigen, ich werde noch etwas weiter suchen. Gib mir noch einen Spotting-Check. Ich würde im Büro aufsuchen. Leider nicht geschafft. Das ist geschafft! Ich schaffe was. Das Ganze findet kein Büro, allerdings, wo ich nochmal mit dem Buch auseinandersetzt, weiter da drin blättert, findet ihr eine grob angefertigte Skizze zumindest. Ist da zu erkennen, wo die Mine eingezeichnet ist? Scheint ungefähr einen Kilometer entfernt von der Kirche zu sein. Sieht man in welcher Himmelsrichtung anhand der Skizze? Orientiert sich quasi an dem Bergabhang. Ah, okay, gut. Keine wirkliche Karte, schon irgendwo. Gehen wir direkt hin. Solange es noch dunkel ist. Wartet. Möglicherweise verschlimmere ich diese Situation, aber was er da schreibt, diese Kopfschmerzen, als er dieses Wesen gesehen hat und dieses Wesen ihn angesehen hat. Diese erste Nacht unten, als wir noch nicht auf den Berg gefahren sind, als ich rausgeguckt habe an der Haustür, habe ich etwas gesehen, wo ich euch gesagt habe, dass es danach sofort weg war, als ich die Augen geschlossen habe. Ich habe die Augen schließen müssen, weil ich bestialische Kopfschmerzen hatte. Das ist ja großartig. Vielleicht bist du dann auserwählt. Vielleicht sind wir alle auserwählt. Herr Doktor! Ich weiß gar nicht, also nach dem, was ich bis jetzt gesehen habe, weiß ich nicht, ob ich der Auserwählte sein möchte, aber vielleicht, wenn es tatsächlich so ist, habt ihr vielleicht wenigstens eine Chance, wegzukommen. Es ist groß und unförmig irgendwie, sagt er, ja? Und hat sehr viele Augen. Aber groß und irgendwie unförmig. Jetzt sind die Augen gerade geschlossen. In dieser Form sorgt sie für rapides Zellwachstum und eine enorme Verstärkung. Ich mache das natürlich aus meinem Kopf, weil ich den Brief nicht mehr. Stärkung der Muskelkraft. Zellwachstum ist mit dem eines Tumors zu vergleichen. Das rapide Wachstum führt zu einem unkontrollierten Energiebedarf und Hungergefühl der Betroffenen. Mehr sage ich nicht dazu. Sie haben wahrscheinlich alle umgebracht, die nicht Teil dieses Kultes sein wollten. Durchgeschnittene Kehle. Ich erinnere mich nicht, was für Klamotten die hatte. Altmodisch. Oh ja, apropos, ich würde einmal kurz an ihm, an dem seinen Kleiderschrank gehen und ein bisschen auf männlichere, dickere Klamotten umsteigen. Okay. Nicht auf die Uniform, einfach nur auf dickere Männermäntel. Männermäntel. Hallo. Oberschenkel. Ich bin ein Männermantel. Ist gut. Getragen von Männern. Bist du? Als er jetzt allerdings in der Ferne hört, wie das Geheul von den Hunden näher kommt. Los. Los, Aktion, Mine. Lass uns einen großen Bogen durch den Schnee machen. Wenn wir Glück haben, erwarten sie, dass wir zurück zum Auto laufen. Okay. Ihr so ein bisschen reinwerft durch die letzten Klamotten über. Öffnet die Tür, lauft raus. Seht vor euch eine Gestalt stehen. Zieht den Blick. Blonder Schopf zurück und ein Schäferhund an einer Leine. Sie auch euch anguckt und sagt, oh Herr Thomas, ich hatte etwas vergessen. Aber gut, dass wir uns nochmal sehen, bevor ihr abreist. Und an diesem Punkt beenden wir die heutige Session. Machen nächsten Sonntag weiter. Okay. Ich weiß, es war zu Anfang ein wenig... Bin ich langsamer, ich hoffe, das ist okay für euch. Über so eine längere Story muss man ja auch am Anfang etwas aufbauen. Und mittlerweile ist der Stein doch eigentlich ganz gut ins Rollen gekommen. Also gut. Ich mach keine Steine mehr. Von uns gibt es gar nicht mehr so viel zu sagen. Außer einmal natürlich ein Gewinnspiel. Ein Thomas Tennant. Genau. Und die Verlosung von dem neuen. Guck das doch nicht schon vorher. Warte, was machen wir zuerst? Die Verlosung. Ladies first. Ladies first? Also gut, ja, ihr wisst schon mal Bescheid, dass wenn gleich euer Name gezogen wird, könnt ihr nochmal in den Chat schreiben, ob ihr wollt, dass wir das auch unterschreiben, wie das letzte. Oder ob ihr die jungfräuliche Variante möchtet. Und bitte schickt uns dann per Twitch-Message oder Facebook-Message. Oder Instagram. Oder Instagram. Message. Message. Eure Adresse. Genau. die wir selbstverständlich nicht an Dritte weitergeben können. Nein. Sondern nur der Post mitteilen, damit sie euch dieses wunderschöne Ding zuliefern können. Ich habe hier 4 Zettelchen und jetzt dich an. Trommelwirbel bitte. Ziemlich gute Chance. Und das ist, wer denn letztes Mal gewonnen? Das ist bestimmt wieder Brechbär. Nein! Das ist Geetaker! Oh. Nice! Geetaker, bitte schreib uns. Dann schreiben wir dir. Und sag uns, ob du dieses wunderschöne Heft von uns missgestaltet und unterschrieben haben möchtest oder nicht. Wir sollten tatsächlich die Nachricht tatsächlich bei Twitch entgegennehmen, weil sie da mit dem Handle schreiben, weil bei Facebook kann jeder schreiben, dass er Keytaker ist. Einfach nur for safety measure. Weißt du, ja, das macht Sinn. Auf jeden Fall, wenn wir Cthulhu noch irgendwie Schnauze malen sollen oder so, können wir gerne auch machen. Oder eine Sonnenbrille. Unter jedem Tentakel so ein Schnauzer. Abgesehen davon... Ich kann auch mein Octopus dazu malen. Ja. Zweiter Teil vom Cthulhu August. Hier hat noch etwas und, zu verlesen. Das letzte Abo des Tages kommt von Flashping. Mit A oder mit E? Mit A. Mhm. Der Nutzer, der den 4. Monat voll macht und uns sagt, macht weiter so, beste Sonntagabendunterhaltung. Dankeschön, danke. Sehr schön, vielen Dank dafür. Genau, schaut uns bei Twitch bitte Keytaker von Gewinning her. Und außerdem möchte ich dazu noch sagen, wir haben bald die 1000 Abonnenten voll auf YouTube. Was, wie und geil ist das denn? Leute. Echt, das sind noch irgendwie 48 oder so. Ey, wenn ihr irgendwie Bock habt, uns dabei zu unterstützen, es ist nur ein Knopfdruck. Es wäre cool, weil wir können dann 1000, ey. Ja. Wir können uns dann YouTuber nennen. Ja. Ja. Und ins YouTuber-Haus ziehen. Außerdem gibt es dann das YouTube-Exclusive Drunkards and Dragons. Yes. Ja. Und da haben wir tatsächlich sehr viel Bock drauf. Alle Bock drauf. Ja, ich habe mich breitschlagen lassen. Ja, breit. Er wird noch ja. breitschlagen. Ah, das ja, und wenn ihr wollt, könnt ihr mitlaufen. Zu Hause. Wenn ihr das darf man das notwendige Alter habt, versteht's. Natürlich. Und sehr verantwortungsvoll trinkt. Natürlich. Und das absolut nur aus eurem eigenen Willen macht und kein bisschen, weil wir darüber geredet haben. Genau. Ja. Das ist ganz wichtig. Sehr essentiell. Also gut. Aber ihr könnt generell machen, was ihr wollt. Dann. Freuen wir uns auf den nächsten Sonntag und wünschen euch noch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Juhu. Ciao. Ciao. Ciao, bella amigos.